Yes! Ich habe so gehofft, dass du die Ukulele mitbringst für diese Episode. Yes, yes, yes, yes. Everybody needs somebody. Ja, boom, fast, boom, boom, boom. Fast, fast, fast. Nein, oh, aber nicht Freedom. Also echt, mit der Reefer will ich nicht versuchen mitzuhalten. Okay, Moment, Moment. Okay, ich bin bereit. Richtig gut. Rollin', rollin', rollin', though the streams are swollen, keep them doggies rollin' right. Through those rain and weather, hellbent for leather, wishing my girl was on my side. All the things I'm missing, okay, ich muss good mich bitties, machen. Good kissing, waiting for the end of my ride. Moving up, head him up, head him up, move on, moving on, head him up. Ride. Yes! Denn wenn wir an einen Song denken aus diesem Film, einen der legendären Songs, die in diesem Film gespielt werden, dann ist es die Rawhide-Titelmelodie. Definitiv! Was denn sonst? Es geht doch nichts über guten alten Rhythm Blues oder Western in dem Fall oder Country Western oder was ist es? Ey, was ist es eigentlich? Keine Ahnung. Aber sie haben zwei Arten von Songs, habe ich gehört. Ja, also auf jeden Fall. Zwei Genres, die sie spielen lassen. Sie sind sehr, sehr divers unterwegs. Was übrigens wirklich einen Unterschied macht. Wirklich einen großen Unterschied. Habe ich mir sagen lassen von Musikern, soll einen Unterschied machen. Der Witz geht in zwei Richtungen. Okay, wir reden heute über The Blues Brothers. Ja, den ich vorgeschlagen habe. Kurz zum Konzept dieses Podcasts. Einer schlägt dem anderen jede Woche einen Film vor, der quasi die Hausaufgabe ist für den anderen und für euch. Ja. Und ich habe für diese Woche Johannes Blues Brothers vorgeschlagen, den er auch schon kannte, soweit ich das weiß. Ja, natürlich kannte ich Blues Brothers und ich war so glücklich, als du den vorgeschlagen hast. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Oh, also ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr. Ich glaube, ich habe den das letzte Mal als junger Erwachsener. 30 Jahre? Du bist doch kaum okay. 31 Moment, oder sowas. Sagen wir mal seit 20 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, als okay. etwas älterer Erwachsener gesehen zu haben. Wahrscheinlich habe ich ihn als letztes irgendwie in der Studentenzeit gesehen. Okay. Und das wären 20 Jahre. Das sind 20 Jahre? Ja. Oh, Plor. Ja, 20 Jahre später haben diese Leute auch gedacht, wir haben ihn schon so lange nicht gesehen, lass uns noch einen zweiten Film machen. Aber den werden wir heute ausklammern. Ich glaube, Blues Brothers 2000 sollten wir uns nicht noch antun, oder? Den kenne ich auch tatsächlich nicht. Hast du nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Gott sei Dank. Ich habe damals Kritiken gelesen und gedacht, den will ich nicht sehen. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe auch nochmal Kritiken gelesen und habe gedacht, nee, ich gucke ihn, glaube ich, nicht nochmal. Nee. Ich habe ihn damals gesehen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich ihn fand. Wir reden heute über das Original aus dem Jahr 1980. Das heißt, wir reden auch über Rhythm and Blues. Wir reden auch über Saturday Night Live. Wir reden natürlich über John Landis. Und nachdem wir die letzten beiden Wochen, so ein Desaster von Dreh hatten, bin ich froh, dass wir heute über einen Film reden, bei dem alles geklappt hat bei der Produktion. Ja, bei dem auch kaum Drogen vorkommen. Bei dem Budget nicht überschritten wurde. Genau. Und bei dem der Drehbuchautor definitiv wusste, wie man ein Drehbuch schreibt. Genau. Und auch genau wusste, was er macht, wenn er anfängt. Also wir haben ja auch beim Dreh vollkommen richtig fertiges Drehbuch und Budget gehabt. Perfekt durchkonzipiert. Ja, ja. Ein Klassiker. Sie hört ja, schon raus, ist eine Katastrophe. Aber schauen wir erstmal, worum es überhaupt geht in diesem ja, Film. Genau. Die Blues Brothers, das sind Jake und Elwood Blues. Vor allem dem amerikanischen Publikum bekannt aus der Comedy-Show Saturday Night Live. In ihrem ersten und einzigen Filmauftritt in Originalbesetzung, nämlich mit John Belushi und Dan Aykroyd, erfahren sie kurz nachdem Jake aus dem Gefängnis entlassen wurde, dass das Waisenhaus, in dem sie gemeinsam aufgewachsen sind, wegen Überschuldung schließen muss. Doch dank eines James Brown Ex Machina hat Jake die rettende Idee. Die Band. Yeah. Genauer gesagt ihre alte Rhythm and Blues Band. Die wollen sie zusammentrommeln, um bei einem großen Konzert die notwendigen Mittel zur Rettung des Waisenhauses einzuspielen. Eine göttliche Mission, die allerdings schwieriger ist als gedacht. Nicht nur, dass die ehemaligen Bandmitglieder mittlerweile in alle Winde verstreut sind, zusätzlich werden die beiden Brüder verfolgt. Von einem Haufen Neonazis, einer cholerischen Countryband, der gesamten Polizei des Staates Illinois und Carrie Princess Leia Fischer, bewaffnet mit Zeitbomben und einer fucking Bazooka. Hilfe gibt es von einer ganzen Reihe Musiklegenden. Ray Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker, Cap Calloway und dem bereits erwähnten James Brown als Priester auf Koks. Johannes, wir hatten hier im Podcast ja schon so manche musikalische Begegnung. Der Swing in Singing in the Rain, der Rock'n'Roll in Rocky Horror Picture Show, die Klassik in Fantasia, der Jazz in Soul. Und mit ABBA und Mamma Mia haben wir uns dem zur Entstehung dieses Films deutlich populäreren Disco-Genre gewidmet. Wo landet bei dir Rhythm and Blues in deiner Muss-man-hören-Tierlist? Und kann diese Musik, die schon damals out of date war, einen Film tragen, der ansonsten vor allem aus albernen Gags und Autoverfolgungsjagden besteht? Volle Kanne. Also letzte Frage, volle Kanne. Also die Musik ist wirklich der Hammer in diesem Film, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich dir da irgendwie was wegnehme, was du noch sagen willst, aber ich glaube, wir sind beide... Nein, ja, das freut mich total erstmal natürlich, dass du das sagst. Total begeistert. Aber das war ja schon bei der Ankündigung letzte Woche zu sehen. Ja. Wie steht's denn sonst mit dir, mit Rhythm and Blues? Ist es dein Genre? Ich glaube, es ist ein unterschätztes Genre, was mein Leben betrifft. Ich habe irgendwie viel Jazz und viel Swing laufen, aber Rhythm and Blues sollte ich vielleicht doch durchaus öfter mal anmachen. Also jetzt haben wir ausgerechnet Rawhide gesungen und ich muss sagen, ich finde auch die Versionen, die da eingespielt haben, wirklich grandios gut. Fantastisch. Ich liebe sie. Ja. Aber gut, wenn es um Rhythm and Blues geht, ich muss dazu sagen, so gut kann ich die ganzen Genres auch nicht auseinanderhalten. Und manche Genres sind auch tatsächlich schwer auseinanderzuhalten, weil der gemeinsame Vielfache durchaus teilweise recht groß ist. Ich bin kein Rhythm and Blues Guy. Ja. Ich mag die Musik total. Ja. Und jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich dasselbe wie du. Ach, das sollte ich mal öfter hören. Ja, genau. Ach, sollte ich mal wirklich so ein Album ganz durchhören. Aber ich kenne mich echt nicht gut aus mit dem Genre. Und ich finde es, wenn ich so einen Film wie Blues Brothers sehe, denke ich wieder, oh, das ist echt schade. Weil du hörst Aretha Franklin und denkst, verdammt, ich sollte das den ganzen Tag hören. Es ist unglaublich. Ich weiß auch nicht, ob Aretha Franklin jetzt nur auf Rhythm and Blues beschränkt werden kann. Das ist ja auch nicht so, dass sie nur das gesungen hat, oder? Oder kann man das genremäßig so eingrenzen? Ja, das Ding ist ja, Rhythm and Blues ist so ein Riesengenre. Ne? Ja. Das ist du hast so ein riesiges Paket, das ist also ähnlich wie bei Rock'n'Roll. Man könnte durchaus argumentieren, dass Rock'n'Roll ein Teil von Rhythm and Blues ist. Okay, gibt's so viele Subgenres und natürlich ist das, was Aretha Franklin macht, komplett anders als das, was James Brown damals gemacht hat und noch anders als das, was Cab Calloway gemacht hat. Ja. Und dann gibt es Berührungen mit Jazz und mit Funk. Ja, genau. Und sogar Berührungen mit Disco, also gerade in der Zeit, in der wir sind, auch wenn sie Disco wirklich ausklammern wollten. Ja. Und genau, Soul. Und dann, wenn du richtig weit gehen willst, kannst du sagen, okay, R&B, also alles, was wir heute als R&B bezeichnen. Ja. Dann hast du plötzlich einfach Black Music. Mhm. Und es ist ein riesiges Genre. Und ich glaube, jeder findet was einem da drin gefällt. Und kann was finden, was spannend ist. Und genau wie bei Rock ist es halt schwer zu sagen, okay, magst du jetzt Punkrock oder magst du Gothrock? Sind sehr unterschiedliche Genres. Ja, genau. Wir kommen bei der Muss-man-hören-Episode vom Muss-man-sehen-Podcast. Sparen wir uns das Muss-man-hören noch kurz auf. Wir müssen auf jeden Fall nachher so ein bisschen abnörden über die geilen MusikerInnen, die hier beteiligt sind. Du hattest noch mehr Fragen in deinem Text. Nee, ich wollte vor allem wissen, was du von Rhythm and Blues hältst. Ja. Ob du das Gefühl hast, dass die Musik, die damals out of date war, diesen Film tragen kann. Ja, sie trägt auf jeden Fall diesen Film. Apropos tragen, soll ich dir mal Tee herüber tragen? Oh ja, sehr gerne. Tee. Also das ist ja Tradition und so. Und ein Toast bitte. Ein weißes Toast? Ja. Einfach nur Toast, sonst und nichts. Und vier Hähnchen. Ja, Beine oder Flügel? Nein, Hähnchen, vier Hähnchen. Und eine Coke. Okay, du erzählst weiter, während ich jetzt den Tee mache. Zum ersten Mal auf, dass John Landis da sehr auf seine auf Coke besteht in diesem Film. Oh. Mir fällt zum ersten Mal gerade auf, dass John Belushi sehr auf seine Coke, also auf Coke besteht in dieser Szene. Ja, wir wissen auch genau warum, weil Coke ihn überhaupt erst am Leben gehalten hat. Also zumindest hat er gesagt, dass Kokain dafür sorgt, dass Belushi Belushi sein kann. Ja. Das ist ein Satz, den willst du nicht sagen müssen irgendwann mal im Leben. Das ist dass echt hart. Irgendetwas auch nur dafür verantwortlich ist, also von außen irgendeine Droge oder irgendwas, dafür verantwortlich ist, dass du sein kannst. Furchtbar. Und wenn wir zu diesen Dreharbeiten kommen, über die wir auf jeden Fall viel reden müssen, werden wir zu sehr vielen krassen Koks-Geschichten von John Belushi, aber auch vom restlichen Cast. Kommen. Die haben nämlich alle wie doof geguckt. Ja, ne? Die 70er waren gerade vorbei, Anfang der 80er und damals, es war eine riesige Drogenparty. Alle haben Drogen genommen. Also wenn wir sagen, John Belushi hatte Drogenprobleme, er hatte auch Drogenprobleme im Verhältnis zu Leuten wie Carrie Fisher, die damals sich auch die Nase komplett weggepudert hat. Sie haben Carrie Fisher abgestellt, dass sie aufpasst, dass John Belushi nicht zu viel kokst. Alter, krass muss denn Drogenkonsum sein, wenn Carrie Fisher dafür verantwortlich ist, dass es weniger wird? Wie dämlich. Machen wir heute mal nur 3 Kilo, das sollte sein. Ja, genau. Oh. Also okay, wir werden über die Drogenprobleme von John Belushi reden müssen. Ich habe sowieso über John Belushi, muss ich sagen, viel mehr aufgeschrieben als über Aykroyd, weil Aykroyd Weiß ich nicht, der hat dieses Buch so crazy geschrieben, aber so richtig viel anderes crazy Zeug habe ich gar nicht von ihm jetzt rausgesucht. Das Ding ist halt, Aykroyd ist vor allem, assoziiert man heute halt vor allem mit einer großen Karriere als Komödiendarsteller. Ja, ja. Weil, also nicht Blues Brothers, sondern eigentlich war es für ihn vor allem Ghostbusters, was ein großer Durchbruch war. Ja. Und der hat dann ja vor allem in den 80ern, 90ern unzähligen Komödien mitgespielt. Und bis heute im Kino zu sehen und ist irgendwann durchgedreht und ist so ein bisschen auf diese Esoterik-Schiene. Und manchmal sieht man jetzt Interviews mit ihm, wo er von Außerirdischen erzählt und welche Medizin gegen Außerirdische hilft oder so. Ah, okay, ja. Gehört in die Reihe Hollywood-Stars, die irgendwann verrückt wurden. Nicht so schlimm wie Mel Gibson, Tom Cruise, aber ich glaube, man will nicht unbedingt mit ihm ein Trinken gehen. Dan Aykroyd und John Belushi haben zusammen die Blues Brothers gegründet. Ja, die waren bei SNL angestellt und die waren gute Freunde. Die haben, also Belushi war damals eher im Metal, muss man sagen. Ja. Und Dan Aykroyd hat irgendwie war Ende 20, die waren Ende 20 und Belushi war 30, als dieser Film gedreht wurde und die kannten sie vorher schon. Und dann war der so ein Nerd, was Soul betrifft, also Dan Aykroyd. Und hat dann irgendwie versucht, Belushi die ganze Zeit anzufixen und zu sagen, hier, guck, ist das nicht toll, ist das nicht geil? Und er hat sich anfixen lassen, muss man sagen. Die waren wirklich dann große Fans von diesem Musikgenre einfach und haben das genutzt. Und sie haben das genutzt, vor allem um bei Saturday Night Live, die erstmal so die Vorband. Die Vorband zu sein, ja. Das Publikum heiß zu machen, bevor die eigentliche Show startet. Ja. Ganz kurz zu Saturday Night Live, weil wir stolpern mal wieder drüber. Ja. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Ich habe das nie geguckt, weil es einfach amerikanisches Fernsehen ist. Aber da kommen so viele Stars her. Es ist unglaublich, wer alles bei Saturday Night Live war und wer heutzutage alles bei SNL ist. Also kurz, wir werden SNL immer wieder sagen, weil Saturday Night Live, das will man nicht die ganze Zeit sagen. Aber SNL ist so die Abkürzung, die gängige. Und da sind also Tina Fey und diese ganzen großen, auch es ist ein kleines bisschen Auffangbecken auch geworden für Stars, die mal groß waren. Sowas wie Jim Carrey macht jetzt gerade sehr viel bei SNL. Der ist wieder da. Ja, Jim Carrey macht doch immer Joe Biden jetzt. Ah, siehst du, da bin ich ja, raus. Ja, du bist raus, okay. Das Krasse ist, bei Saturday Night Live sind ganz viele Comedians, die ich extrem geil finde. Und vor allem so in dieser Trump-Zeit, als sie angefangen haben, Trump-Skits zu machen, ja, stimmt, waren so viele dabei, so wie Kristen Wiig oder Amy Poehler. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man sie Amy Poehler, oder wie meinst du? Ja, genau. Okay. Kate McKinnon, die ich alle total geil finde. Ja. Und dann habe ich, weil ich diesen Namen aus Filmen kannte, ne? Ich habe die in Filmen gesehen und dachte, die sind geil, die sind sauwitzig, ich liebe die. Ja. Habe ich mir so ein paar von diesen Sketchen angeguckt und Saturday Night Live, das, was damals, also das aus den 2016ern bis 2020ern, das hat bei mir nie geklickt. Okay. Ich fand Saturday Night Live, also und ich habe es wirklich nur einzelne Sketche geguckt, fand ich nie witzig. Mhm. Es ist total traurig, weil ich weiß, dass ich auch klassische Sketche, gibt es welche, die ich total geil finde. Und wir haben ja über Andy Kaufman geredet. Ja, genau. Der auch da Gast war und ganz viele Leute wie, keine Ahnung, Adam Sandler oder Billy Crystal, Bill Murray, die ganzen großen Stars, Sarah Silverman, ganzen großen Stars der amerikanischen Comedy-Szene, egal ob sie zu Filmen gewandert sind oder im TV geblieben sind, hatten ihre Geburtsstunde da, aber ich bin überhaupt kein Fan, weil ich weiß es nicht, es klickt bei mir einfach nicht. Ja. Und es ist ein Ding, das ist die Anfangszeit von SNL, muss man sagen, als wir jetzt sind. Die haben 1975, glaube ich, ihre erste Sendung ausgestrahlt und sind seitdem groß im Geschäft, ne? Das ist einfach eine Traditionssache geworden bei denen in Amerika. Ja. Und die haben so viele Gaststars, die eigentlich keine Comedians sind, die dann irgendwie moderieren. Also einfach Leute aus dem Filmbereich, aus Hollywood, die dann einfach mal moderieren dürfen. Ja. Natalie Portman oder was auch immer. Und die kriegen dann irgendwie tolle Skits geschrieben, tolle Moderationen und dürfen dann irgendwie da auch nochmal ihr Gesicht zeigen und auftauchen und Werbung machen für was auch immer für einen Film jetzt gerade rauskommt. Und ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen durchwachsen, wenn ich jetzt so durchschaue. Viele Sachen sind so ein bisschen egal geworden, also wo man auch wirklich davor sitzt und denkt, ja, irgendwie verstehe die Gags, die da zusammengebastelt wurden. Es hängt aber ganz stark davon ab, wer es performt. Ja. Aber du hast halt Pech, wenn jemand gerade keine Lust hat oder wenn jemand so ein bisschen abgehoben ist wie Jim Carrey und dann irgendwie an dem Drehtag selbst nicht so gut drauf ist oder so. Weißt du? Ich glaube, ich will nicht Jim Carrey als Joe Biden sehen. Das klingt nicht gut. So richtig gut ist es nicht, muss ich sagen. Nee. Naja. Ich habe tatsächlich viel RTL Samstagnacht geguckt in den 90ern. Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja so ein bisschen die Abkupferung dessen. Ja. Und ich fand RTL Samstagnacht tatsächlich richtig gut. Das war eine gute Show. Da waren auch echt gute Leute dabei. Ja. Also ich meine, so die üblichen Verdächtigen, die sich lange gehalten haben, wie Wiegald Bunning und Olli Dietrich, klar. Ja. Aber auch zum Beispiel Stefan Jürgens. war ein echt guter Schauspieler. Den habe ich dann später in Filmen gesehen und dachte, wow, der kann echt was. Der hat dann die Soko Wien übernommen. Das weiß ich, weil ich dabei war. Genau, aber wir sind hier in der Anfangszeit von Saturday Night Live und die Blues Brothers etablieren sich so als Eröffnung und wandern dann aber auch mehr und mehr in die Shows rein und werden einfach zu musikalischen Dauergästen. Ja, genau. Und die dürfen dann, was ich ganz krass finde, weil die einfach auch wahnsinnig bekannt geworden sind, also mit SNL zusammen sind einfach die beiden Schauspieler, Dan Aykroyd und John Belushi, total bekannt geworden, waren riesige Stars, sodass sie auch für diesen Film jetzt wahnsinnig viele Leute nur kurz schief anschauen mussten. Und die haben gesagt, jo, ich bin dabei, kein Problem. Und das musst du erstmal schaffen mit Ende 20 als Comedian, der gerade aufgestiegen ist, aber dann mit einem Fingerschnipsen einen Haufen krasse Leute ranzukriegen. Ja. Das ist schon crazy. Und nicht nur, dass jeder mitmachen wollte, es wollte auch jeder diesen Film haben. Als die gesagt haben, wir machen jetzt einen Blues Brothers Film, haben die Studios, die großen Produktionsschmieden, haben angefangen, sich zu zoffen und zu betteln und haben angefangen, Geld dahin zu werfen und gesagt, hier, John, Dan, nehmt unser Geld, bitte. Shut up and take my money. Ja. Und Universal Studios hat dann schließlich den Zuschlag gekriegt und haben dann auch John Landis mit ins Boot geholt, der auch relativ jung war damals noch. Auch Ende 20 und der hatte auch mit Belushi schon gedreht, deswegen war es jetzt nicht so weit weg vom Thema. Genau, der hat mit Belushi gedreht und der hatte halt auch diese Komödien gemacht, also Kentucky Fried Movie. Ah ja, genau. Der so ein richtig klassischer Spoof-Film war. So ein Episoden-Spoof-Film, ja. eigentlich ein Saturday Night Live-Film, ja. Wo der überhaupt kein Konzept hat, sondern einfach nur Sketche aneinander reiht. Ja. Und National Lampoon's Animal House, der in Amerika ein riesiger Hit ist. Ja. Eine Kultkomödie, die jeder kennt. Sagt mir überhaupt nichts, muss ich sagen. Ich habe ihn nie gesehen. Hier bekannt als Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Ich glaube, ich habe den auch nie komplett gesehen. Und genau, John Landis wird zum Regisseur bestimmt und Dan Aykroyd, natürlich Dan Aykroyd, der Mitvater des ganzen Projekts, soll das Drehbuch schreiben. Der hat nie ein Drehbuch geschrieben vorher. Der hat nicht einmal ein Drehbuch gelesen vorher. Der weiß überhaupt nicht, wie sowas aussieht. Und wenn man nicht weiß, wie sowas aussieht, dann beschreibt man alles so ganz minutiös. Ja, und dann macht er das und dann macht der das und dann macht der das. Und das Drehbuch war über 300, 340 Seiten lang. Ja. Das kannst du nicht vorstellen. Du weißt überhaupt nicht, was du mit 340 Seiten anfangen sollst. Das war einfach kein Drehbuch. Und offensichtlich hat John Landis damals schon drauf geguckt und hat zu Dan gesagt, also wenn du das dem Studio schickst, halten die das für einen schlechten Witz. Ja. Und dann hat Dan gesagt, na gut, dann mache ich auch einen richtig schlechten Witz draußen. Genau. Hat das ganze Buch einfach mal in Yellow Pages gepackt und gesagt, hier habt ihr euer fucking Telefonbuch. Super, sehr, sehr gut. Also das Ding ist, er kann sich das erlauben. Ja. Er kann sich das erlauben, weil er einfach so eine große Nummer ist und die haben ja mit den Blues Brothers vorher schon ein Double Platinum bekommen, ne? Die haben 140 Millionen Alben Platten verkauft von diesem Album, was vorher rausgekommen ist. Das Album hieß Briefcase Full of Blues. Hört euch das an, das ist ein gutes Album. Der Regisseur sagt gerne, dass es das erfolgreichste Blues-Album zu der Zeit war und seitdem. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Zu der Zeit ist nicht sonderlich schwer, weil Blues war einfach nicht das Musikgenre zu der Zeit. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass Universal gesagt hat, naja, okay, könnt ihr vielleicht auch einen Disco-Act da reinbauen? Das sagst du viel zu klein. Die wollten den kompletten Film zu Disco umräumen. Die wollten die ganzen Stars, wie jetzt die Woody Calloway, naja, vielleicht, der hat gerade eine Disco-Version von Minnie the Moocher gemacht. Aber Calloway wollte das auch selbst spielen. Ja, genau, das müssen wir auch gleich noch besprechen. Aber die ganzen Künstler, Aretha Franklin, naja, die arbeitet doch nicht mehr. Wer will die sehen? Ray Charles? James Brown? Aber Ray Charles war zu der Zeit auch noch erfolgreich. Der hatte tatsächlich auch noch Jobs, während Aretha Franklin tatsächlich zu Hause gesessen hat und Däumchen gedreht hat. Das ist total krass, weil Aretha Franklin war damals noch nicht so alt, ne? Die gehört zu den Jungen da. Total krass, Von den Musikern, die hier in diesem Film Cameos oder größere Rollen haben, Cameos sind es ja nicht sehr deutlich mehr. Ja, genau. Da ist Aretha Franklin, die Jüngste, die war damals 38. Mhm. Die war 10 Jahre älter als Aykroyd und Belushi. Die war halt sehr, sehr früh eine große Nummer, ne, muss man sagen. Und dann hat sie das abgeschöpft und dann ist aber diese Phase weggegangen, ne, wie eben einfach sich Musikgenres ablösen mit der Zeit und dann war sie nicht mehr so in. Ihr großer Song Respect war 13 Jahre alt, als der Film gedreht wurde, von 1967. Ja. Und Disco war einfach das Ding, Rhythm and Blues war einfach nicht das Genre, über das viel geredet wurde und Universal hatte deutlich Sorgen. Aykroyd hat gesagt, okay, ich habe hier die Liste von den Leuten, die machen auch alle mit, ich habe mit denen geredet, James Brown ist dabei, Aretha Franklin ist dabei und so weiter. Ja. Und dann haben die da drauf geguckt und haben gesagt, und was ist mit Carwash? Ach Gott. Ich kenne die Namen tatsächlich nicht, aber das Studio hat dann gesagt, wir haben hier Alternative noch. Ja, pack die doch auch noch mit rein. Ja, das wollte Dan Aykroyd überhaupt nicht. Der hat da wirklich. Nee. Und wieder, er kann sich's leisten. Ne? Er schafft es auch, für alles Mögliche zu verkaufen. Was man im Film auch sieht, ne? Er schafft es, alles Mögliche zu verkaufen. Absolut. Und zwar auch Budget, Overdose und so weiter. Ja, das brauchen wir alles, das müssen wir alles machen. Das schafft der Regisseur zu verkaufen, aber ich glaube, Dan Aykroyd und John Belushi sind diejenigen, die das Studio beruhigen können, weil einfach das Star-Power so groß ist. Ja. Sie wollten eigentlich 20 Millionen haben? Das Studio hat gesagt, mach mal lieber 12 Millionen? Was hat der Film nachher am Schluss gekostet dann? 40? Nee, 30? Ich glaube 30 Millionen. Und 30 Millionen, aber es wird so ein bisschen spekuliert, dass es deutlich mehr war. Dass sie nämlich das Studio so viel im Dunkeln gehalten haben, was die tatsächlichen Kosten betrifft. Weil wir haben letzte Woche wie kann man, wenn das Studio das Geld bezahlt, das Studio im Dunkeln darüber lassen, was es kostet? Ich glaube, die haben einfach nicht so einen Überblick über die Bücher. Ich weiß nicht, wie diese Studios funktionieren mit dem Budget, aber die drehen ja mehrere Filme gleichzeitig. Das heißt, die haben permanenten Rechnungseingang für alles Mögliche, ja. Für Catering, für irgendwelche. Aber du hast doch trotzdem eine Liste. Du hast eine Tabelle, eine Zeile nach der anderen. Catering, Autounfälle, die gedreht werden müssen, ja. Explosionen, Kokain. Das steht ja alles im Budgetplan drin. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nochmal so ein Layer gibt zwischen der Aufnahmeleitung. Mhm. Und den großen Studio-Bossen. Mhm. Und die großen Studio-Bosse sehen quasi nur so Gesamtbudgets und sehen einfach nur, was bezahlen wir diesen Monat an Catering. Und das sind dann 10 Projekte. Und solange die Aufnahmeleitung sagt, alles okay, passt schon, wir sind hier irgendwie so im Rahmen, kümmert sich niemand viel drum, zumal halt auch viele Hoffnungen in diesen Film gesteckt werden. Ja, zumal auch überhaupt nicht klar war, was für ein Budget sie haben werden, als sie angefangen haben zu drehen. Es war nicht mal das Drehbuch fertig, als sie angefangen haben zu drehen. Das Grundproblem, was da war, ja. Die Blues Brothers sind eine Band. Mm. Die sind nicht mal ein Comedy-Act, die sind einfach eine Band. Die machen ein paar lockere, flockige Sprüche, aber die haben sonst nichts. Das heißt, du hast jetzt die Aufgabe, was machst du? Und wie ich mir das vorstelle, Dan Aykroyd und John Landis sitzen zusammen und schieben sich Koks hin und her. Und dann überlegen sie, was sie machen und dann denken sie irgendwann, geil. Weißt du, was immer gut funktioniert im Action-Kino der letzten 10 Jahre? Mhm. Autoverfolgungsjagden. Ja. Das ist das große Ding. Wir kommen, also die 70er waren die Zeit der Autoverfolgungsjagden im Action-Kino. Ja. Wir müssen in unseren großen Big Budget, in unseren Blockbuster, müssen wir einfach geile Autoverfolgungsjagden einbauen. Lass uns mal eine Liste aufstellen, wie viele Autos wir verschrotten wollen. Und so hat das angefangen und so wurde dieser Film zu dem, was er dann nachher ist, nämlich tatsächlich einer, der einen extremen Fokus halt auch auf diese Verfolgungsjagd, diese Action hat. Ja. Und ich gehe dann davon aus, dann haben sie halt angefangen zu gucken, okay, vor wem können wir noch wegrennen? Wie können wir da noch ein bisschen was einbauen? Und dann hat gesagt, ich habe da übrigens eine Freundin, die würde ich auch unglaublich gerne reinbringen. Du kennst die auch, ne? Carrie? Die süße kleine Carrie? Ja, die hat diesen Film gedreht. Star Wars? Dan Aykroyd und Carrie Fisher haben damals gedatet. Waren irgendwie zusammen. Die waren dann auch engaged, ne? Die waren verlobt. Die waren verlobt. Das hat natürlich nicht geklappt am Ende. Sie haben nicht geheiratet, aber die waren verlobt zwischendurch sogar. Also vor den Dreharbeiten noch nicht, aber während der Dreharbeiten waren sie dann verlobt. Und Carrie Fisher kam aus diesem Millionenprojekt Star Wars, aus dem großen Hit der 70er Jahre, 1977 Star Wars. Der übrigens 18 Millionen gekostet hat, während dieser Film fucking 30 Millionen kostet. Alter. Aber zu seiner Verteidigung, man sieht es ihm an. Ich finde auch, total. Das Ding ist, um das aufzurollen kurz, sie haben ja dadurch, dass dieses fette Buch da war von Dan Aykroyd und Landis das erst zusammenkürzen musste auf diese typischen 120, 130 Seiten für so ein Drehbuch. Also mehr als die Hälfte raus. Dadurch gab es einfach Verzögerungen. Er hatte 2 Wochen dafür, das hat nicht gereicht. Und die Produktionsfirma wollte es auch im nächsten Sommer rausbringen. Also sie hatten effektiv 9 Monate, um das Buch zu schreiben, die Dreharbeiten zu machen und den Schnitt durchzubringen. Das war völlig, also 9 Monate, überleg dir das mal, das kriegt man nicht hin. Ja. Und dann hat er einfach schon angefangen zu drehen, ohne dass das Drehbuch wirklich fertig war. Und ohne dass das Budget dafür fertig war, weil das Drehbuch ja auch noch nicht fertig war. Man kann ja das Budget erst festlegen, wenn man sieht, okay, das ist im Drehbuch drin. Und das heißt, die haben angefangen zu drehen und als dann das Budget kam, als sie dann sagten, okay, folgendes, wir geben euch 12 Millionen oder 17 Millionen, die Zahlen sind sehr unterschiedlich, muss man sagen, haben sie draufgeschaut und gedacht, oh, das haben wir ja schon ausgegeben, das Geld. Puff. Und der Film war natürlich noch lange nicht fertig. Die hingen komplett hinterm Drehplan. Und das Set war eine einzige Party, ne? Sie hatten diese private Bar, diesen Plus Club. Mm, ja, genau. Und da wurden die ganze Zeit Drogen vertickt. Oh. Da wurden Unmengen an Kokain nicht nur konsumiert, sondern die da gearbeitet haben, die haben das Zeug auch verteilt und verkauft. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Hauptdarsteller John Belushi hauptsächlich auch mitverantwortlich war für dieses Chaos, weil der war die ganze Zeit voll zugekokst. Mm. Und der hat die ganze Zeit Party gemacht und es so, wir haben über Cleopatra geredet, da war es ja auch so, dass die Stars am Set viel gesoffen haben und so weiter. Das war in den 60ern, jetzt sind wir in den 80ern. Ja, genau. Und da haben wir ja auch drüber gelacht, dass Richard Burton die ganze Zeit betrunken war und dann haben wir irgendwann drauf geguckt und festgestellt, oh shit, und dann saß er irgendwann am Set und hat gezittert und hat die Hand nicht hochgekriegt, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Ja. Und genau dasselbe ist auch mit Belushi. Man kann viel drüber lachen, was für ein Sündenfuhl Hollywood ist und wie geil da Party gefeiert wurde. John Belushi hatte richtig, richtig ernsthafte Drogenprobleme. Ja. John Landis hat sich erinnert an eine Szene, als er wirklich die Schnauze voll davon hatte und dann in den Trailer von Belushi ist, um ihn zur Rede zu stellen und hat dann Unmengen an Koks auf den Tisch gefunden. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen sollte. Und hat angefangen, das Koks das Klo runterzuspülen. Einfach nur, um das loszuwerden. Da müssen Massen gelegen haben, wo klar war, dass das überlebt kein Mensch, wenn er das zu sich nimmt. $100,000, die da gelegen haben. Ich weiß nicht, wie viel. John Belushi kommt rein und rastet komplett aus. Ja. Was machst du da? Und es kommt zu einem Kampf. Mhm. John Landis hindert John Belushi dran, dem Koks hinterher zu springen, dass er gerade das Klo runterspülen will. Und sie prügeln sich und sie schreien sich gegenseitig an. Und irgendwann hat John Belushi, zumindest laut Aussagen von John Landis, einen kompletten Nervenzusammenbruch und fängt einfach nur an zu heulen und sagt, scheiße John, ich weiß, ich habe Probleme. Ja. Und das war so ein bisschen der Moment, wo sie auch Carrie Fisher drauf angesetzt haben. Und John Belushi hat selber einen Menschen bezahlt, der vom Secret Service war. Das musst du dir mal vorstellen. Du stellst jemanden an vom Secret Service, um dich vor dir selbst zu beschützen. Dass der so dafür sorgt, dass du nicht die ganze Zeit weißes Pulver in die Nase ziehst. Dann musst du wirklich ziemlich weit unten im Leben sein, um jemanden zu bezahlen, dass er dich dann vor dir selber schützt. Das er war einfach krass abhängig. Ja. Und er hat ihn ja auch das Leben gekostet. John Belushi ist 2 Jahre später. Ist er gestorben. Ja. Aber es war nicht nur John Belushi, der für Chaos gesorgt hat am Dreh, sondern auch diese krassen Ambitionen, was die Action betrifft und was die Stunts betrifft, ne? Ja. Kurz zu den Drogen noch. Das Problem ist auch, die haben in Chicago, glaube ich, gedreht, ne? Ja. Und Belushi kam, glaube ich, aus Chicago und er war der größte Star der Welt. Weil er, ne, Kind der Stadt und so und er kannte einen Haufen Leute. Und dann sind alle möglichen Leute zu ihm gekommen mit den Drogen, weil alle eine Drogengeschichte mit Belushi wollten. Ja. Alle haben angefangen, ihm hier und da was zuzustecken und mit ihm zu... Also Enabling, weißt du, dass man wirklich hingeht und sagt, mir scheißegal, was du am Ende für ein Problem hast, ich will diese Story mit dir haben, dass ich mit dir irgendwo eine Nacht zugeguckst habe, mich. Ja. Das ist bitter. Ja, das ist total krass. Naja, jetzt wieder zurück zu den heiteren Dingen. Die Autoverfolgungsjagd. Ja. Also lassen wir mal ganz kurz die ganzen Autos außen vor, die sie da gekauft und gespottet haben. Der Höhepunkt war ohne jeden Zweifel das Einkaufszentrum, das sie gemietet haben. Weiß ich nicht, ob das der Höhepunkt ist. Ohne jeden Zweifel weiß ich nicht ganz genau. Aber es gibt ist auf jeden Fall die beste Story, finde ich. Sie haben dieses Einkaufszentrum gemietet, um da ein altes, verlassenes Einkaufszentrum, um da diese eine große Verfolgungsjagd zu machen, wo sie vor der Polizei wegfahren. Und dann haben sie angefangen, da Leute zu platzieren. Ja. Natürlich. Und dann waren die ganzen Fans, die da gestanden haben und rein wollten. Das heißt, sie mussten irgendwann Securities anstellen. Dann haben sie Securities angestellt, um das Einkaufszentrum zu bewachen, dass niemand reinkommt. Genau, genau. Dann haben sie irgendwann festgestellt, es wird geklaut. Mhm. Irgendjemand klaut in diesem Einkaufszentrum. Dann haben sie geguckt, sie haben die Überwachungsaufnahmen, whatever, die Securities haben geklaut. Haben sie nochmal Securities angestellt. Genau. Sie haben Securities angestellt, um aufzupassen, dass die Securities, die Türen bewaffnen, nichts klauen. Und dann so haben sie natürlich dämlich da Leute reinplatziert, geguckt, dass sie haben einfach, es war einfach ein Einkaufszentrum, das seit 20 Jahren leer stand. Genau. Und plötzlich war es wieder komplett mit Leben gefüllt. Die Shops waren voll, die Leute sind rumgelaufen. Und dann haben sie da diese irre Verfolgungsjagd drin gemacht und alles zerschrottet. Die haben die Firmen, die da ihre Läden quasi aufgemacht haben, gefragt, ob sie ihre Läden da aufmachen. Also wirklich selber ausstatten. Sie haben nicht irgendeinen Ausstatter losgeschickt, der soll die ganzen Sachen kaufen, sondern die haben jede Firma einzeln angeschrieben, wollt ihr in diesem Film, in dieser Mall sein, dann schickt jemanden, der das Ganze ausstattet, euren Laden und dann hat jeder seinen eigenen Laden ausgestattet. Das heißt, es sind auch unterschiedliche Qualitäten bei rausgekommen. Yeah. Leute, die gesagt haben, ja, okay, wir stellen euch ein paar Pappsachen rein und andere, die da wirklich komplett alles richtig minutiös ausgestattet haben. Sehr, sehr süß. Und im Film finde ich es total süß, weil er im Grunde nur noch Läden schreit. Ne? Er ruft ja die Lädennamen nur noch und dann fahren die da durch. Und es hat sich aber total ausgezahlt. Also ich meine, ja, sie haben eine fucking Mall betrieben, aber wenn du die Bilder siehst, das Ding ist super lebendig, ne? Du hast da so viele Leute drin, du hast da so viel Chaos drin. Ja. Und es war ja ein großes Ding für alle drei, für Landis, Aykroyd und Belushi, dass das lebendig aussieht. Ja. Das war bei den Straßen, war das ein riesiges Ding, dass sie haben das gedreht, sie haben die Straßen alle abgesperrt, haben das gedreht und haben dann festgestellt, oh, es sieht uns das, was wir fahren hier, das könnte auch komplett gefaked sein, weil wir haben überhaupt keinen Vergleich, ne? Wir könnten, also jeder könnte meinen, wir fahren gar nicht so schnell, sondern wir spielen das Band einfach schneller ab. Genau. Die sind wirklich so schnell gefahren, wie es im Film aussieht. Es ist der Hammer. Die haben richtig gefährliche Stunts gemacht. Die haben dann, weil es eben so aussah, als ob das alles einfach nur beschleunigt wurde, haben sie Referenzsystem sich überlegt. Referenzsystem im Sinne von, wo wissen wir denn, dass es sich in einem bestimmten Tempo bewegt? Und zwar Fußgänger. Wir haben ein Gefühl dafür, wie schnell ein Fußgänger läuft. Und wenn das Auto sehr schnell ist, dann wissen wir, das Auto ist sehr schnell, weil der Fußgänger eben einfach nicht so schnell läuft. Und dann haben sie ganz viele Stuntmen noch engagiert, die dann als Fußgänger in der Gegend rumgelaufen sind. Normale Leute hätten es da nicht lang schicken können, weil wenn das Auto irgendeinen Fehler hat, dann müssen das Leute sein, die wissen, wie sie reagieren sollen. Und das hat natürlich den Preis auch hochgetrieben. Ne? Jeder Stuntman, der da ist, kostet einfach fucking Geld. Allein schon, dass sie die Szenen nochmal komplett neu gedreht haben, ne? Sie haben die gedreht, festgestellt, oh, sieht alles leer aus. Mhm. Wir haben überhaupt keine Referenz. Wir müssen irgendwie unsere Geschwindigkeit verkaufen. Mhm. Lass uns das ganze Ding nochmal machen. Mhm. Und dann, genau. Und dann stellen sie überall das Stuntman hin. Es gab diese Geschichte mit dem einen Stuntman, der, was soll der machen? Sollte mit dem Auto springen und die Räder weg. Ja, da gibt's halt diese eine Szene, wo dieses Polizeiauto über das andere fliegt und dann einfach diese Lichter abfährt. Und zwar ganz, ganz knapp. Und es ist ein krasser Stunt, wo ich auch gedacht habe, beim Gucken, ist das Zufall gewesen oder hat das wirklich jemand geschafft? Die wollten das. Der Stuntman hat gesagt, das kriege ich nicht hin. Das ist zu knapp. Genau. Und dann Aykroyd und John Belushi haben gesagt, ich wette $1,000. Jeder von uns wettet $1,000, dass du es hinkriegst. Und der hat es fucking hingekriegt beim ersten Mal. Und hat $2,000 mehr verdient. Ja, ne? Oder? Super krass. Hast du gerade irgendwo Fun Facts, wie viele Autos sie zerschrottet haben während dieser gesamten Produktion? Ich glaube 40 oder 60. Irgendwas in der Richtung. Es fliegen so Zahlen rum, ne? Und man weiß nicht 100%, wie zuverlässig die Zahlen sind. Das Problem ist, Dan Aykroyd ist Geschichtenerzähler. Ja. Man hört von ihm dieselbe Geschichte in verschiedenen Versionen. Zum Beispiel die Geschichte, dass John Belushi eines Tages plötzlich verschwunden ist. Einfach vom Set verschwunden. Keiner wusste, wo er lang ist. Und die brauchten ihn für irgendeine Einstellung. Er war, glaube ich, sowieso so ein bisschen frei, aber dann brauchten sie ihn für irgendwas. Und Dan Aykroyd ist losgegangen, hat ein paar Leute gefragt, die dann gesagt haben, ja, ich glaube, der ist da irgendwo in diese Gasse und zu diesem Haus da drüben. Und dann war eines dieser Häuser erleuchtet und er klingelt. Und der Typ, der da wohnt, macht die Tür auf. Und Dan Aykroyd kann fast gar nicht fragen, sag mal, hast du zufälligerweise Belushi gesehen? Sondern der Typ sagt dann halt, psst, bei mir auf der Couch schläft Belushi. Er hat bei mir einfach geklingelt, hat den Kühlschrank aufgemacht, hat sich ein Sandwich gemacht, hat Milch getrunken und hat sich hingelegt und hat einfach geschlafen. Wollt ihr den wieder mitnehmen oder wie ist? Und diese Geschichte erzählt er aber in verschiedenen Versionen. Yeah. Die eine Version ist, wie dieser Typ die Tür aufmacht und ihn richtig anbrüllt und zur Sau macht, was das soll, dass dieser Typ da ist. Also es, ich glaube, dass Dan Aykroyd einfach sehr, sehr gut ausschmückt. Und ich glaube, dass Landis das auch macht, also yeah, der Regisseur. Insofern können wir uns nicht unbedingt auf alles so sehr verlassen, gerade so Zahlen. Ich glaube, sie übertreiben gerne. Wahrscheinlich war es zur damaligen Zeit der Film mit den meisten zerstörten Autos. Ja. Ja. Und wie gesagt, wir kommen aus den 70ern, aus einer Zeit, in der sehr viele Filmemacher Spaß dran hatten, wilde Verfolgungsjagden zu zeigen. Mm. Hand aufs Herz. Ist das die beste Verfolgungsjagd, die du je gesehen hast? Die in der Mall? In der Mall. Ich bin überhaupt kein Fan von Car-Chasing-Scenes. Ja. Und ich liebe diese Szene. Yes! Es ist eine fantastische Szene. Aber wirklich, oder? Ich meine, ich habe mit Actionfilmen ja sowieso nicht viel am Hut. Ja. Du weißt das. Wir haben hier es versucht mit mir, mit Action. Ja. Es hat nicht immer gut funktioniert. In den seltensten Fällen hat es gut funktioniert. Aber das ist der Hammer. Ich finde fast jede dieser Verfolgungsjagden, die sie da drin haben, unglaublich geil. Auch diese cartoonartige Stapelei von ja, Polizeiautos, die dann passiert, die einfach nur übereinander liegen. Das ist super. Es ist so geil, weil es so komplett drüber ist. Ja. Und weil es überhaupt nicht versucht, irgendwie realistisch zu sein, mhm, sondern weil es von Anfang an klar macht, okay Leute, was wir hier zeigen, ist Cartoon-Slapstick, mhm, übertriebener Humor und wir sind jetzt einfach drüber und wir packen noch was drauf. Es ist ja auch total absurd, wie viele Polizeiautos sie irgendwann verfolgen, wer alles hinter ihnen her ist. Ja. Und das Gute ist, der Film macht das von Anfang an klar, nämlich wenn sie über diese Brücke springen, ja, ja, genau, bei der ersten Fahrt im Auto und Jake jammert über das Auto und sagt, er mag das überhaupt nicht, was mit dem alten Bluesmobil, wo ist der Cadillac? Ja. Sie haben jetzt dieses alte Polizeiauto, mhm, und dann sagt halt Elwood, du magst das Auto nicht, ja gut, guck mal. Und dann fährt er über diese Brücke, die sich gerade öffnet für die Schiffe, ja, und sie machen einen total unrealistischen Sprung, den kein Auto schaffen würde, selbst für Actionfilmstandards einfach komplett unwahrscheinlich, dass das irgendwie klappt. Ja, ja. Und dann ist klar, okay, es geht hier nicht um Bluesmobil, or what? Und Belushi sagt, naja, könnte ein Zigarettenentzünder gebrauchen. Ja. Und den hat er ja vorher rausgeworfen. Und so wie Elwood das dann als Bluesmobil akzeptiert, akzeptieren wir in diesem Moment auch einfach die komplette Unglaubwürdigkeit von diesem Szenario. Wir wissen, ja, wir haben es hier mit unsterblichen Menschen zu tun. Aha, definitiv. Die eine Menge Action machen werden und nichts davon ist irgendwie plausibel. Ja, wenn wir bei Comics sind, es ist ja alles sehr comicartig. Der ganze Film immer wieder sagt er, ich bin einfach nur eine Coyote-Version, oder? Ja. Das ist schon krass. Die Telefonzelle, die hoch in die Luft gesprengt wird, dann kommt sie runter und die beiden sind noch drin und machen einfach nur den Staub von der Kleidung und sammeln das Kleingeld ein, was sie jetzt haben. Oder die Türen, die teilweise beim Pinguin, die Türen gehen von alleine zu. Ja. Und wie der Pinguin dann, ohne sich zu bewegen, nach hinten schwebt, als sie sich verabschieden. Und wie auch überhaupt, wie die beiden jedes Mal völlig unzerstörbar aus jeder Situation rausgehen. Es ist super comichaft. Ich liebe jede einzelne dieser Szenen, wenn Gebäude explodieren und sie liegen im Schutt, mhm, und sie haben noch ihre Sonnenbrillen auf. Genau. Und sie klopfen sich so ein bisschen den Schutt ab. Und sie sagen nicht mal was. Sie sagen nicht mal was. Nee, es lässt sie auch kalt, diese Lakonik, die sie die ganze, mhm, Zeit mittragen, ja, wenn sie irgendwie mal wieder fast in die Luft gesprengt wurden. Es ist toll. Oh Gott. Es ist auch toll, wie Carrie Fisher den Gegenpol macht, ne? Die ja wirklich mit völlig übertriebenen Mitteln versucht, die beiden umzubringen. Ja. Und man ja irgendwie am Ende das Gefühl hat, eigentlich wollte sie auch nicht unbedingt umbringen. Aber dafür sind die Mittel dann doch schon sehr hart gewesen. Sie war mit Shake zusammen. Sie, ja, muss, das ist der Plot, sie ist, ne? Sie ist die ehemalige Verlobte, mhm, die er hat am Traualtar stehen lassen. Sie ist stinksauer auf ihn. Und dann versucht sie ihn halt, genau, dann hat sie halt ihre, man fragt sich auch, woher hat sie diese ganzen Waffen? Ja, ja, genau. Sie hat ihre Bazooka und sie hat ihre Bomben, ja, mit Fernzünder. Und sie versucht die ganze Zeit, sie in die Luft zu sprengen. Und sie guckt auch nicht sonderlich nach, ob sie erfolgreich war, sondern nein, sie sprengt halt und fährt dann weg und kommt am nächsten Morgen gleich wieder, um nochmal in die Luft zu sprengen. Als wenn das so ein Alltag für sie wäre, ne? Sie macht das jetzt und sie, ja, weiß ganz genau, ich schaffe sowieso nicht, die beiden zu töten, also komme ich den nächsten Tag wieder und mach's wieder. Ist wieder Coyote, weißt du? Es ist wieder dieser Miep, Miep, der Roadrunner, der wegrennt, ja, und der Coyote, der eigentlich schon weiß, dass wenn er den Stein jetzt da von der Klippe runterwirft, er schafft's ja eh nicht. Ja. Und das Geile ist halt wirklich, das ist überhaupt nicht angelegt in diesem Bühnenprogramm der Blues Brothers. Nee, gar nicht. Es ist komplett, sie haben einfach versucht, eine actionreiche Geschichte drumherum zu spannen. Das Schöne ist, als sie dieses Album rausgebracht haben, dieses Briefcase of Blues, glaube ich, hieß das, gab es so ein kleines Booklet dazu. Und da stand so ein bisschen Backstory. Die haben sie sich einfach ausgedacht. Es gab eine Produzentin der Blues Brothers, eine Freundin, die auch irgendwie in dem Alter war, die einfach dann Präsidentin, die haben gesagt Präsidentin, sie ist die Präsidentin der Blues Brothers. Und die hat dann alles Mögliche für die organisiert. Auch diesen riesigen Auftritt mit Steve Martin und so weiter. Und die hat auch ein bisschen erzählt. Ich habe ein bisschen was gehört mit ihr. Und die haben einfach dann gedacht, ja, wir müssen ja irgendeine Backstory für die beide haben. Und dann gab es ein Booklet, wo drin stand, okay, die sind beide in einem Orphanage aufgewachsen. Ob die jetzt Brüder sind oder nicht, möchte ich an der Stelle vielleicht auch in Frage stellen. Ja? Die stellen sich natürlich als Brüder dar, aber sie sind einfach beide in diesem Waisenhaus aufgewachsen und haben dort dann von diesem einen Typen, der da gearbeitet hat, den Blues näher gebracht bekommen. Und der Pinguin war die Chefin des Ganzen. Und das war sozusagen damals schon angelegt. Ohne dass es der Film überhaupt irgendjemand auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, dass es einen Film geben könnte, haben die einfach diese Backstory gehabt. Ich finde es so toll, weil dieses Commitment so drin ist, weil du so Lust und Spaß dran hast. Und das sieht man den ganzen Film über. Diese wahnsinnige Lust, einfach Scheiße zu erfinden und einfach Spaß daran zu haben, welche Möglichkeiten, was hängt womit zusammen und wer hat welche Backstory. Diese 345 Seiten, ist völlig unnötig, das zu schreiben, aber er hatte Spaß daran, weißt du? Und jetzt damit zusammenhängt die spannende Frage, sind die Blues Brothers eine Band? Sind sie, also natürlich, die haben hervorragende Background-Musiker, die wir hier auch sehen und bei ihren Auftritten, die haben wirklich gute Musiker, aber natürlich sind die Frontman, sind Dan Aykroyd und John Belushi, das sind eigentlich keine Musiker, das sind Comedians. Ja. Sind sie eine genuine Band oder sind sie eine Parodie auf eine Blues-Band? Sind sie was ganz anderes? Weil ich meine, John Belushi hat eine geile Gesangsstimme. Ja, muss man sagen. John Belushi klingt wirklich gut. Ja, Dan Aykroyd eher, naja. Dan Aykroyd ist so, ja, er macht halt das, was man braucht, wenn man so eine Travestie von einer Bluesband macht. Das funktioniert halt irgendwie. Ja. Und ich muss dazu sagen, Dan Aykroyd kann nicht nur nicht so gut singen wie Belushi, sondern auch nicht so gut spielen wie Belushi. Und das ist so traurig. Ja, das stimmt. Naja, sie haben ja Gott sei Dank die ganze Zeit die Sonnenbrillen auf. Sie müssen ja nicht viel spielen. Das habe ich auch aufgeschrieben. Weil eigentlich normalerweise sagt man die Gefühle und die ganze Dramatik einer Situation, die muss in den Augen zu sehen sein. Ne? Als Filmemacher willst du die Augen haben, damit du alle Emotionen hast. Und bei den beiden, gerade bei Dan Aykroyd, der halt nicht so gut spielen kann vielleicht, da ist es fast schon genialer Schachzug zu sagen, wir zeigen einfach seine Augen nicht, damit die nicht lügen können. Universal fand das nicht geil, ne? Die haben genau gesagt, ihr müsst die Sonnenbrillen abziehen. Man sieht nichts von euch. Es gibt keine Emotionen. Wie soll das Publikum da mitgehen? Die haben sich versprechen lassen, dass wenigstens einmal die Brillen abnehmen. Und dann haben sie es halt auch so umgesetzt. Und einmal. Was ist das für eine tolle Szene, wenn Jake dann die Brille abzieht und mit seinen Hundeaugen. Ja. Also, um nochmal ganz kurz zu John Belushi zurückzukommen. Du hast die Geschichte erzählt, von wo er bei irgendwem nachts auf dem Sofa gelegen hat. Er hat teilweise keinen Rücksicht genommen auf den Space von anderen. Er war da wirklich grenzüberschreitend. Aber was alle sagen, er war verdammt charismatisch dabei, ne? Und er war eine charismatische Type und das siehst du in dem Moment auch. Und das Krasse ist, John Belushi hat jetzt nicht die Physiognomie von so einem großen Star oder so. Nee. Das ist ein kleiner, untersetzter Mann. Ja. Mit ein bisschen dickelig. Ja, genau. Aber dieser Welpenblick, mit dem er dann nachher Carrie Fisher kriegt, ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, was für ein Charisma der hatte, um mit all dem durchzukommen und vor allem, um so Rockstar zu sein. Ja, ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube aber, das sieht man auch in den anderen Szenen, ganz ohne seine Augen, weil er gerade bei den Auftritten, das ist der Hammer. Wie der sich bewegt. Wie der sich bewegt, Alter. Was der macht, wie der singt, wie der mit seinem Mund spielen kann teilweise. Es ist wirklich toll. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, das spricht ja eigentlich dafür, dass sie eine Band sind. Dass das reicht. Sind sie es? Ja, ich glaube, sie sind eine Band. Aber ich glaube, dass es so oder so einfach eine Mischkalkulation ist, weil du in der Zeit sowieso ja der Remix vom Remix des Remix bist. Ja. Ne? Die Kunstwelt hat damals auch schon das wieder aufgegriffen aus der Vergangenheit, das mit dem gemischt und sich dann darüber lustig gemacht, aber irgendwie dann doch ernst gemeint und so. Wenn ich jetzt an Andy Warhol denke, der hat ja auch sich quasi lustig gemacht und trotzdem irgendwie ernst gemeint und dann ist es irgendwo auf einer Metaebene. Aber Andy Warhol war auch Künstler, das ist nochmal was. Also das war. Ja, die sind auch Künstler. Ich finde den Vergleich mit Tenacious D ganz spannend. Ah. Ich mag Jack Black total. Ja. Ich finde Jack Black echt witzig. Ich habe extreme Probleme, Tenacious D als Band zu sehen. Wirklich. Echt? Ich habe richtig Schwierigkeiten damit. Und ich weiß, die sind legit, die machen gute Musik. Ja, ja. Und trotzdem, wenn ich sie sehe, habe ich immer das Gefühl, ich gucke zwei Comedians zu, wie sie Rock-Travestie betreiben. Ja. Und das habe ich bei den Blues Brothers seltsamerweise nichts, obwohl so viel ticken müsste. Allein schon, dass wir hier zwei Weißbrote haben, ja, natürlich, die traditionelle schwarze Musik machen. Oh, ich finde das so krass. Aber irgendwas ist bei den Blues Brothers anders. Und ich nenne nochmal Tenacious D. Ich habe nichts gegen Tenacious D. Ich finde die witzig und so. Ja. Aber ich sehe die nicht als Band. Ich sehe die als Spoof. Und bei den Blues Brothers ist es was anderes. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, weil wenn ich mir überlege, Jack Black ist leidenschaftlicher Musiker. Voll. Ein Kompagnon, dessen Namen mir gerade auch nicht einfallen will, leider. Kyle Gass. Genau. Der ist richtig guter Musiker. Ja, und die kriegen das total gut hin. Ja. Die haben natürlich einfach vor allem lustige und spoofartige Ideen. Aber das haben die Blues Brothers auch. Die haben vielleicht noch ernsthafter die alten Sachen gecovert. Ne? Ja, es ist, glaube ich, die Band macht ganz viel aus. Ja. Du siehst einfach diese Background-Band und das sind krasse Leute. Ne? Ja, die haben ja. Mit den jeder einzelne von denen, die da im Hintergrund sind und hier im Film ein bisschen prominenter dargestellt werden, auch wenn sie teilweise nicht gut schauspielern können. Ja. Die haben mit den Stars gespielt, die haben mit Aretha Franklin gespielt. Ja. Die waren Hintergrundband, Hintergrundmusiker von, keine Ahnung, jedem R&B-Künstler, der irgendwie da draußen war in den 70ern. Das waren einfach echt gute Musiker. Ja. Ich glaube, die machen viel aus dabei. Ja, das kann sein, ja. Dass du auch einfach die Musik genießen kannst. Und ich weiß, wie gesagt, Jack Black ist, das sind gute Musiker und ich weiß, der ist da leidenschaftlich dabei, aber das Gesamtkonzept von Tenacious D schreit für mich mehr Comedy und weniger Musik. Und bei den Blues Brothers ist es anders. Und ich glaube, eine ganz wichtige Rolle spielt dabei, dass die Blues Brothers mehr Verneigung und weniger Spoofs sind. Mehr Verneigung und weniger Parodie. Machst du jetzt den Unterschied zwischen E- und U-Musik auf? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Gefühl von das ist alles U-Musik. Wir sind hier bei Blues und Rock'n'Roll und Jazz. Naja, also ich glaube, in der DDR wurde Jazz auch als E-Musik teilweise mitgehandelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich will sagen, dass das sowieso ja nicht einteilbar ist, aber dass so diese Überlegung, ob das mehr Comedy oder mehr Musik ist, für mich eigentlich am Thema vorbeigeht, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass ich keinen Unterschied machen möchte zwischen ernsthafter musikalischem Interesse oder Comedy. Weil das einfach immer eine Mischkalkulation ist bei den Beispielen jetzt. Ja. Naja, ich glaube, in dem Film ist es halt einfach nochmal sehr auffällig, weil sie die ganze Zeit Kontakt haben zu ihren Vätern und Müttern, weil sie die ganze Zeit mit diesen Legenden der Musikgeschichte Die sind so großartig. Zusammenarbeiten. Wir müssen da mal reingehen, wer alles da ist. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Sein. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Fangen wir an mit sollen wir chronologisch vorgehen? Können wir gerne machen. James Brown als Priester. Eigentlich sollte Little Richard dort sein. Der hat es nicht gemacht, der wollte nicht, der hat gerade ein anderes Projekt quasi gehabt. Hätte auch gepasst. Hätte auch total gepasst. Aber absolut. Ich bin so glücklich, James Brown zu sehen. Ja, James Brown King ist King of Soul. Der macht das so großartig. Der war damals auch noch nicht so alt, der war 47, als das gemacht wurde. Okay, aber man bezeichnet ihn schon als Grandfather of Soul, sozusagen. Aber der ist wirklich toll. Und der hatte große Schwierigkeiten zu lip-sinken. Ja. Das Ding ist, wenn man so Soul und so weiter singt, gerade bei Aretha Franklin muss man auch sagen, die haben ja nie einen Song genauso gespielt wie vorher. Jedes Mal, wenn sie was performt haben, ist der Song ein bisschen anders gewesen. Weil es liegt an der Musik, glaube ich. Man ist so drin, man hat so, yeah. so ein ganz eigenes Lebensgefühl und dazu passt nicht, dass man das vorher aufnimmt und dann genauso und genauso und genauso wieder macht. Und dann konnte der das einfach nicht. Die haben am Set das versucht, haben ihm das, er hat das eingespielt, glaube ich, und dann hat er das einfach nicht hingekriegt. Und dann haben sie den Background-Chor, die sind dann tatsächlich vom Band und er hat dazu selber live gejammt quasi. Er singt live, ja. Und er macht das so gut und so großartig. Oh. Aber sie hatten echt Schwierigkeiten damit, weil das eigentlich der Produktionsprozess damals war, das wirklich vorher aufzunehmen und dann Lip-Sync bei den Dreharbeiten zu machen. Sie wollten für diese Szene ursprünglich normale Kirchgänger haben, ne? Sie haben gesagt, wir machen hier einfach einen geilen Gospel-Gottesdienst, stellt mal die Leute rein. Und dann haben sie angefangen, James Brown mit seiner Performance angefangen, hat so seine zwei, drei Background-Tänzerinnen, die halt so ein bisschen was gemacht haben. Ja. Dann haben sie festgestellt, oh, nee, die Kirche muss viel mehr ausrasten, wir können das nicht machen. Es gibt auch noch einen zweiten Grund dafür. Die haben nämlich nicht chronologisch gedreht, natürlich, wie es oft so ist, und die Kirche ist später gedreht worden. Und da haben sie schon so Sachen gedreht wie John Lee Hooker und diese ganzen anderen Sachen. Also dieses krasse, andere choreografische Zeug, was da draußen mit Aretha Franklin und so weiter passiert. Und da haben sie auch echte Leute genommen. Keine krassen professionellen Tänzer. Und da haben sie sich das alles angeschaut, das wurde teilweise schon zusammengeschnitten und dann haben sie gedacht, wenn wir nur auf ganz normale Leute setzen, irgendwie ist das zu wenig. Gerade bei der Kirche haben sie sich dann gedacht, ach komm, lass uns dann mal doch noch ein paar professionelle Leute dazu holen. Und dann rasten sie aus in dieser Kirche. Diese Szene ist der Hammer. Absolut. Es ist der Wahnsinn. Also nicht nur, dass ich mag grundsätzlich diese Gospel-Ästhetik. Total. Und es ist geil, dass sie auch, dass die erste Nummer so eine Nummer ist, die auch so sehr in die Historie der schwarzen Musik reingreift und mal sagt, okay, wir holen das nach vorne und zeigen, wo das alles herkommt. James Brown ist ja mit so das Bindeglied zwischen diesen ganzen Gospel, Blues, Soul, bis hin in die 80er hinein. So Künstler wie Prince und Michael Jackson und so weiter. Ohne James Brown gäbe es die nicht. Ja. Ja. Und das ist geil, dass sie damit loslegen, dass sie das quasi die Historie so nach vorne holen. Ja. Und dann hast du aber vor allem wirklich diese geile Atmosphäre in der Kirche. Alle fangen an zu tanzen. Die Dramaturgie in dieser Szene, wenn Jake seine Erleuchtung kriegt und dann einmal seine geilen Flipflops Richtung Altar macht, es ist unfassbar. Es ist eine super geile Szene. Eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Film. Ich bin absolut bei dir. Es ist so schön. Das ist super. Und liegt vielleicht auch daran, dass James Brown neben Aretha Franklin, der ist mit dem musikalisch am meisten anfangen kann, von dem ich musikalisch am meisten kenne. Okay, ja. Aber es ist auch einfach die Energie, die in dieser Szene steckt. Es ist die Energie. Und dann hast du den Zirkus in der Stadt, ne? Ja. Der Zirkus ist einfach in der Stadt und die machen da Flickflack und Salto und alles Mögliche, ohne dass man das so, also sie inszenieren es schon so, dass es eher lustig ist, indem man nicht sieht, wie jemand losspringt, um ein Salto zu machen, sondern zeigen einfach, wie jemand von unten plötzlich ins Bild kommt, sich dreht und wieder aus dem Bild rausfällt. Es ist super geil. Und sie haben auch so eine Steigerung drin, ne? Ja, das fängt relativ gesittet an. Es wird halt zu einer typischen Gospelfeier. Mhm. Und dann dreht aber plötzlich alles am Rad und denkst so, wow, was ist gerade passiert? Jetzt wurden alle erleuchtet. Can you see the light? Do you see the light? Und ich kann total verstehen, dass dieser Film von katholischen Filmdiensten abgefeiert wird, weil du guckst dieses Ding und denkst, oh krass, ich will einen katholischen Gottesdienst. Ich will Katholik werden. Wo kann ich mich anstellen zum Taufen lassen? Das ist einfach geil, oder? Es gibt ja tatsächlich eine Approved-Liste von den Katholiken, wo dann Filme draufstehen, die okay sind. Wo man auch sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen, wo die Katholiken sagen würden, das ist vielleicht ein bisschen out of the ordinary. Und dann fühlen sie sich richtig mutig zu sagen, das ist ein Film, den darfst du gucken. Und dann haben sie irgendeine Begründung darauf, weil das besonders toll für die katholische Kirche spricht oder sowas. Es ist so süß, dass dieser Film auf dieser Liste ist. Ich bin knallharter Atheist und ich sehe diese Szene und denke, yes. Ja, wirklich, wirklich. Man will dabei sein, unbedingt. Cab Calloway. Eigentlich vor James Brown sehen Sie Cab Calloway schon, seine Musiknummer kommt viel später. Wir packen viel, ihn jetzt viel später, da rein, weil er tatsächlich zu den wenigen GastmusikerInnen gehört, dessen Auftreten wirklich eine Rolle für die Handlung spielt. Ja, ja. Er spielt den sowas wie den alten Ziehvater von Jake und Elwood, der damals im Weißen Haus für sie da war, unter dem sie groß geworden sind, der ihnen die Liebe zur Musik beigebracht hat. Cab Calloway war damals 73 Jahre alt. Wahnsinn, oder? Ja. Und der hat so viel Energie. Das ist ein einziges Energiebündel. Es ist total krass. Und Cab Calloway sollte vorher kommen, um das aufzunehmen, seinen Mini the Moocher. Ich muss sagen, ich habe ihn im Film nicht sofort erkannt als denjenigen, der irgendwie, also ich wusste nicht, wer Cab Calloway in diesem, ne, der Film hat mir diesen Typen einfach hingesetzt und ich hab gedacht, okay, das ist ein Schauspieler, der da jetzt mitspielt. For the record, genau, bei mir auch. Ja, und dann kommt irgendwann im Film diese Nummer, Minnie the Moocher, und du verstehst sofort, fuck, der Mann ist eine Legende. Ja. Weil diese Performance so on point ist, dass du einfach nicht anders kannst, als zu denken, scheiße, der macht das mindestens seit 50 Jahren jeden Tag auf der Bühne. Und er hat die Crowd fest in der Hand. Er hat sie so fest in der Hand. Er hat mich fest in der Hand. Ja. Wirklich krass. Ich liebe diese Nummer. Und jetzt mal wieder zurück. Er soll diese Nummer aufnehmen, bevor die Dreharbeiten beginnen, damit sie eben dieses besagte Lip-Sync mit ihm machen können, damit das produktionstechnisch aufgeht. Also kommt er ins Studio und hat aber die Disco-Version vorbereitet, weil dieser Typ tatsächlich über die Jahrzehnte gedacht hat, damit ich aktuell bleibe, muss ich meinen Superhit Minnie the Moocher in allen möglichen Formen und Farben wieder aufnehmen. Ich muss ihn als Rumba-Version aufnehmen, ich muss ihn als Cha-Cha-Ta-Version aufnehmen, als Twist-Version. Um das musikhistorisch kurz einzuordnen, der Song ist 50 Jahre alt. Ja. Der ist 1931, wurde der zum ersten Mal veröffentlicht. Seit 1930 ist Cab Calloway musikalisch unterwegs und bei den 30ern war er auch so der große Jazzstar. Ja. Wegen vor allem seinem Gesang. Die Amerikaner und auch die weißen Amerikaner mochten damals vor allem im Jazz ihre Sänger und mochten vor allem dieses Scat heißt es, dieses Scatten meinst du? Ja, genau. Ah, ja. Diesen Gesang, der so sehr schnell, der krasse Sachen, wo du denkst, was machst du gerade mit deiner Zunge? Ja, Wie viele Knoten entstehen dabei? Vor allem geht es auch darum, dass man keine wiedererkennbare Sprache benutzt, genau, sondern dass dann irgendwie einfach Silben aneinander gehangen werden und die dann irgendwie fast schon ein bisschen so eine Schlagzeugfunktion in der Musik übernehmen. Ja, sowas, genau, das Rhythmische ganz stark. Und der hat das in den 30ern gemacht. Wie gesagt, wir sind jetzt 1980, 50 Jahre später. Mhm. Und das war sein großer Hit. Es ist sein großer Hit und er kommt ins Studio und sagt, aha, okay, ich mache jetzt also meine Disco-Version davon, weil das war die aktuelle Version, die hat er gerade erst rausgebracht. Und dann steht vor ihm der Regisseur und sagt, du, nein, du hast den Film noch nicht verstanden. Folgendes, wir wollen Rhythm and Blues, wir wollen die Originalversion von dir. Und er rastet völlig aus, das Ding ist 50 Jahre alt, was soll ich denn damit? Ich muss hier was promoten, ich kann doch nicht jetzt einfach mein altes Zeug aufwärmen, das will doch keiner sehen und hören. Was soll denn das? Und dann haben sie ihn irgendwie dazu überredet, dann ist ins Aufnahmestudio gegangen, hat das Ding abgerissen, hat das einfach gesungen und dann kommt er raus und sagt, zufrieden? Und der Regisseur sagt, du, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Also es war okay, aber von Cab Calloway erwarte ich was anderes. Und Cab sagt natürlich, Alter, wie sprichst du mit mir? Und sagt dann, ach so, du wolltest es also großartig haben. Na Mensch, sag das doch. Und rennt da beleidigt wieder in diese Aufnahmekabine rein. Richtig passiv-aggressiv, macht die Kopfhörer wieder drauf und sagt, los, leg los. Und legt da eine krasse Performance hin. Das, was wir im Film sehen. Richtig, richtig krass. Noch eine Sekunde, so eine halbe Sekunde, nachdem er den letzten Ton gesungen hat, reißt er sich die Kopfhörer runter, stürmt da aus dem Studio raus und sagt, na, jetzt zufrieden, und rennt raus und wird nicht mehr gesehen. Und alle sind total still und trauen sich keinen Ton zu sagen und denken sich, ach du Scheiße, wir müssen den bei den Dreharbeiten wiedersehen. Der muss irgendwie in diesem Film, das muss funktionieren. Das ist der einzige Musiker, der wirklich eine wichtige Rolle hat. Oh fuck. Und dann kommt es zu den Dreharbeiten, der Typ kommt ans Set und ist der netteste Typ der ganzen Welt. Ja. Er hat so viel Spaß mit allen und er sagt nur nette Sachen über die Leute. Es ist super süß. Aber das mit diesem Start, das lässt einen auch ganz schön in die Hosen scheißen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Als Mitte 20, Ende 20-jähriger Regisseur. Uiuiuiui. Hast du so eine Legende vor dir und er guckt dich an, als wärst du der Antichrist. Ja, mit 70 jemanden zur Sau zu machen, ich glaube, da. Ah, ui. Oh. Und unsere zweite alte Legende ist John Lee Hooker, der nur einen kurzen Auftritt hat, der auch im Gegensatz zu Aretha Franklin und Cab Calloway keinen wirklichen. Ja, der braucht kein Intro, keinen Namen oder kannst irgendwas. Und der war auch 73 damals. Und wobei nicht ganz klar ist, wann er geboren wurde, aber er war in seinen 70ern. Es ist halt, wurde halt irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, wahrscheinlich in den 1910ern. Und vor allem weiß man das nicht. Ist das jemand, der seine Vita gefälscht hat, damit er jünger wirkt? Wenn du damals in Armut aufgewachsen bist, glaube ich, war es allen egal, wann du geboren wurdest. Oh, das Scheiße. Das ist die traurige Wahrheit. Oh nein, Plur, warum dieser Turn? Im Süden Amerikas groß geworden als Schwarzer, 50 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei, ne? Ja, okay. So, okay. Und der gilt als der große Delta-Blues-Meister. Und war auch in den 30ern extrem erfolgreich und hat dann in den 50ern, als Folk und Blues und so weiter bei den Weißen angekommen sind plötzlich, wurde er quasi wiederentdeckt. Ne? Da hat er schon seit 20 Jahren Musik gemacht. Ja. Und wahrscheinlich halt, weil Leute wie Bob Dylan zum Beispiel gesagt haben, das ist ein geiler Typ. Oder weil Leute wie MC5 gesagt haben, kannst du ein Stück für uns schreiben? Und genau, dadurch ist er natürlich auch in Kontakt mit dem Rock, mit Rock gekommen und war einfach ein großer Star, auch in den 50ern und 60ern. Ja. Hier hören wir ihn Boom, Boom, Boom, Boom als Street-Performance spielen und am Schluss streiten sich alle, wer das Lied denn erfunden hat. Ich finde das super süß. Es gibt ja zwei Cuts von dem Film, ne? Es gibt eine TV-Version und eine Theatrical-Version. Also es gibt, oder Moment, Theatrical-Version und die Extended-Version. Da könnte ich jetzt ganz lang und breit erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass diese Extended-Version wieder existiert. Vielleicht mache ich es noch, aber später. Jedenfalls ist dieser Streit in der kurzen Version nicht richtig drin. Und in der langen Version sehen wir sogar in der nächsten Szene, wie im Hintergrund das richtig zu einer Schlägerei geworden ist. Dieser Streit darum, wer diesen Song erfunden hat. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Song. John Lee Hooker macht das so, so geil. Und die haben auch live das gemacht. Er war auch live. Ja. Auch wieder jemand, der einfach jedes Mal komplett anders geht, wenn er einen Song performt. Ja. Und wo das Live-Spielen auch eine richtige Relevanz hat für das Erfahren des Songs. Genau. Und dann haben wir diese geile Straßenszene, die einfach auch unglaublich lebendig ist. Mhm. Das hat was Dokumentarisches, finde ich. Auf jeden Fall. Diese ganze Kameraführung, der Zusammenschnitt und so, das ist wie, als wenn du wirklich einen Dokumentarfilmer auf ein Straßenfest schickst, der soll einfach Eindrücke einsammeln. Und ich glaube, genauso haben sie es auch gedreht. Es ist wirklich auch so ein Hoppla-Moment, ne? Es wirkt auch alles so ein bisschen rougher. Also der Film hat einige rougher Aufnahmen. Ja. Wir können nachher nochmal zur Kamera zu sprechen kommen, auch so zu den Anfangsbildern und so. Mhm. Aber es wirkt auf einmal genau dokumentarischer, realistischer und du hast so das Gefühl, du bist gar nicht mehr drin in dieser Comicwelt. Ja. Wobei es dann wieder witzig ist, wenn halt dieser Streit ausbricht, weil es ist tatsächlich, es ist eine Reminiszenz an das klassische Blues-Ding. Ja. Niemand weiß, wer die Songs geschrieben hat. Die waren einfach plötzlich da und jeder hat sie gespielt und es hat sich auch kein Mensch um Copyright gekümmert oder ähnliches und einfach dann sind die Songs halt rumgegangen und dann haben sich die Leute wahrscheinlich wirklich gezopft. Ja, und jeder hat was anderes draus gemacht und ich glaube, das ist schon, es ist eine wilde Zeit, es ist auch eine Zeit, wo ich nicht weiß, ob man das heute so machen sollte mit Copyright, wie man damit umgegangen ist, aber es ist, muss man sagen, auch eine Zeit, in der man sich gegenseitig so inspiriert hat und Sachen entstanden sind, die, glaube ich, mit einem heutigen Copyright-Verständnis nicht entstanden wären. Ja, definitiv. Das ist schon, ich glaube, es ist eine tolle, tolle, tolle Zeit, wo man sich gegenseitig Sachen wegnimmt, aber auch wieder gibt und man einfach so eine riesige Community hat. Von den beiden Ältesten kommen wir zur jüngsten Musikerin und zu dem Song, den ich musikalisch am besten finde in dem Film. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber sie ist so, so toll. Und es ist so absurd, was sie für eine Situation herstellen, damit sie diesen Song singen kann. Es macht inhaltlich keinen Sinn. Sie ist Antagonistin in diesem Moment. Warum? Aretha Franklin leitet das Café und will nicht ihren Koch und ihren Ehemann und den Typen, der den Abwasch macht, verlieren, die aber leider zur Band gehören. Und dann kommt der Mann mit dem übelsten Macho-Spruch, weil er sagt, du bist die Frau, ich bin der Mann, ich hab zu sagen, was los ist. Und das ist eigentlich nur der Anlass für sie, dieses Freedom-Lied zu singen. Sie ist Antagonistin und gleichzeitig sind wir voll auf ihrer Seite. Wir sind sowas von auf ihrer Seite. Sie tut mir richtig leid, sie verliert gerade ihren Koch und der Typ, der irgendwie dafür sorgt, dass die Leute auch was zu essen bekommen und dass es am Ende auch abgespült wird. Oder ich weiß nicht, wie sie mit ihrem Laden, ich muss ja den zumachen, wenn er weg ist. Und das Ding ist aber, plötzlich sind alle auf ihrer Seite, ne? Aretha Franklin fängt an zu singen und Jake und Elwood, die eigentlich diese beiden Typen jetzt aus dem Restaurant entführen wollen, fangen an mit zu tanzen. Das ist einfach zu geil. Ja. Und was für eine krasse Tanzszene das dann draußen ist, oder? Ja, es ist der Hammer. Und ich liebe es, dass sie eben keine professionellen Models, Tänzer genommen haben, sondern das sind echte Menschen. im Restaurant als auch draußen. Ja. Und es ist so gut choreografiert. Ich liebe das. Es ist so lebendig. Und es eskaliert auch wieder so toll. Ja. Weil es fängt ganz einfach an, dann haben wir nur die drei an der Bar sitzen. Mhm. Und dann geht's plötzlich los und der Raum wird größer und größer. Und wir haben plötzlich Aretha Franklin erobert die Welt. Ja. Und sie singt das so gut. Sie singt das so gut. Und das Problem ist gewesen, dass auch sie mit dem Lip-Sync ihre Probleme hatte. Aber sie haben es durchgezogen mit ihr. Sie haben es irgendwie hingekriegt, aber der Regisseur meint, wir mussten da ganz schön mit der Axt schneiden, ne? Ja. Um das drumherum schneiden, was Aretha Franklin eben nicht hingekriegt hat an Lip-Sync. Und ich weiß nicht, wie geil die noch gewesen wäre, wenn sie das hingekriegt hätte. Wie krass. Der Song, nichts gegen A-I-S-P-E-C-T, der Song Fink, den sie in diesem Film singt, ja, ist mein Lieblingssong von Aretha Franklin. Okay. Und das ist meine Lieblingsversion von dem Song. Oh, die ist aber auch wirklich toll. Es ist die Energie, grandios, die da drin steckt, das Gefühl, das da drin steckt. Das ist ein toller Song und wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, die Songs klingen immer anders. Ja, ja, ja, ja. Performance. Ich kenne keine schönere Variante von diesem Song als in diesem Film. Ja, das kann sein. Schafft der Film das, die Liebe, also die Geschichte gibt uns auf jeden Fall den Hinweis, dass er das schafft, aber schafft er es auch heute noch, die Liebe für Rhythm and Blues zu entfachen und zu sagen, das sind die tollen Leute gewesen? Wenn wir jetzt, wir müssen ja auch noch zu Ray Charles kommen. Genau, Ray Charles wäre der Letzte, den ich jetzt auf der Liste stehen hätte und ja, dann kämen wir zur Band noch. Ja. Sollen wir kurz zu Ray Charles sagen? Ja, lass uns zu Ray Charles kommen, der einmal auf einen Jungen schießt, weil er auf eine Gitarre ran will. Ray Charles, damals 50 Jahre alt, also so genau in der Mitte zwischen Aretha Franklin und John Lee Hooker, ja, oder Cab Calloway. Vielleicht ein bisschen zu viele Plintenwitze. Der war berühmt dafür, dass er das selber sehr viel gemacht hat. Ja, offensichtlich. Also er hat das tatsächlich auch geatmet, diese Art und Weise damit umzugehen. Er hat es wohl auch wirklich im Alltag und in seinen Shows und so etabliert einfach. Und der Film übernimmt das natürlich sehr dankbar. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so unbedingt so viel machen muss. Aber er macht das mit einer Lebensfreude, die mir das so ein bisschen verzeihen lässt oder weiß ich nicht. Ich muss es ja nicht für ihn verzeihen oder sowas. Ich muss ja nicht an seiner Stadt. Aber aus der heutigen Sicht denkt man sich, weiß ich jetzt nicht, muss nicht unbedingt sein. Ja, und er spielt, heißt der Song Twisted? Also es ist auf jeden Fall, du hörst den Song und du hast direkt einen Ohrwurm davon. Es ist wie direkt, ja. Wie bei allen anderen Songs in diesem Film, es gibt wirklich keinen einzigen Song, bis runter zu den Western- und Country-Hymnen, zu denen wir noch kurz kommen. Jeden einzelnen Song, ich meine, es sind auch Klassiker und auch vollkommen zu Recht Klassiker, du hörst die Songs. Ja. Ja. Sie gehen ins Ohr, sie gehen nicht weg. Ja. Und deine Frage aufzugreifen, ja, die Liebe zu Rhythm and Blues. Sie haben eine extrem gute Songauswahl getroffen. Ja. Sie haben eine extrem gute Auswahl für ihre Gäste getroffen. Ja. Und du hörst diese Songs und verstehst direkt, warum diese Musik mal Peak, ja, sein konnte. Warum, ja, diese Musik mal die größten Pop-Hits produziert hat. Genau wegen solcher Songs. Ja, absolut. Und deswegen würde ich sagen, ja, ja, ja. Und Gott sei Dank haben sie kein Disco-Zeug reingemacht. Genau. Ich will gar nicht auf diesen großen Anti-Disco-Zug aufspringen. Der damals in den 80ern gab es ja irgendwann richtig hässliche Anti-Disco. Echt? Ja, ja, es gab diese. Es wurde dann irgendwann so dieses Duell aufgemacht, Metal und Rock und Punk gegen Disco. Okay. Und retrospektiv wird dann drauf geguckt und gesagt, naja, okay, das war vielleicht ein bisschen viel Rassismus dabei, weil Disco war die schwarze Musik. Und dann gibt es irgendwie so ein Event, wo sie Disco-Platten verbrannt haben und gesagt haben, jetzt ist Disco vorbei, jetzt kommt Metal und Rock zurück. Ja. Und in Wahrheit war das alles extrem kultureller Rassismus, aber egal. Okay. Will ich gar nicht drauf. Ich finde es toll, dass sie da keine Disco drin haben, weil, ja, sie haben einfach diese historische Gravitas. Ja, absolut. Und es wird aber alles so leicht, wenn du die Songs hörst. Ja. Weil du bei jedem einzelnen Song fängst du an mitzuschwingen und. Es ist keine Vorlesung, ne? Nee, es ist eben keine Vorlesung. Und das kann bei sowas tatsächlich passieren, ne? Vor allem, wenn du aus der Zeit gefallen bist. Und wenn du was aufgreifst, was vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder so mal wirklich in war und seinen Peak hatte. Aber es ist so viel Lebensfreude und so viel Liebe und so viel Leichtigkeit da drin. Es ist großartig. Ja. Und dann kommt natürlich die Frage auf, Ray Charles hat das großartig gemacht, wir müssen das mal kurz abschließen, ein ganz toller Song, ich finde ihn großartig und ich möchte ihn den ganzen Tag hören. Aber jetzt die große Frage nochmal, was wir vorhin aufgegriffen hatten, diese zwei Weißbrote, diese schwarze Musik, es wird ja auch von kultureller Aneignung gesprochen, ja, teilweise. Wie viel kulturelle Anmerkungen sehen wir jetzt da drin und wie schlimm finden wir das oder finden wir das nicht oder was oder wie oder wo? Ich finde die kulturelle Aneignungsdebatte teilweise, wie sie heute geführt wird, sehr anstrengend und sehr mühselig. Ja. Ich finde, also ich verstehe, wo die Leute herkommen, die das sagen. Und ja. Ich finde, es gibt auch Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist Kacke. Also wir reden hier nicht über sowas wie Indianerkostüme an Fasching. Das ist Kacke. Das ist Kacke, ja. Es geht darum, dass John Belushi und Dan Aykroyd Blues lieben. Ja. Dass sie die Musik seit 10 Jahren hören, voll Spaß damit haben und dann irgendwann Bock haben, das selbst zu machen. Na klar. Das kann nicht falsch sein. Mhm. Weil die Alternative ist Segregation. Das heißt, die dürfen nur noch Country und nur noch Country und Western spielen, weil das die weiße Musik ist. Mhm. Was auch nicht stimmt, weil Country ist ja extrem beeinflusst vom Blues. Das kann nicht die Alternative sein. Mhm. Wenn dir was aus einer Kultur extrem gut gefällt, du dich mit Leidenschaft da reinstürzt, ja, und das rezipierst und dich damit beschäftigst, dann musst du auch unabhängig davon, ob du Teil dieser Kultur bist, musst du das Recht haben, das zu machen. Ich glaube, dass es so einfach nicht darauf runter zu sublimieren ist, weil es dann vielleicht auch um Schmuck von Ureinwohnern geht, die davon leben und dann kommen irgendwelche Weißen und finden es total geil und machen es leidenschaftlich, verdienen aber einen Haufen Geld damit und nehmen denen dann die Lebensgrundlage weg. Okay, das jetzt bist du aber in einem sehr spezifischen Szenario. Das finde ich auch kacke. Genau. Aber da müssen wir sozusagen, also dieser Satz, den du gesagt hast, lässt sich irgendwie darauf anwenden. Und deswegen glaube ich, dass man das nicht verallgemeinern kann, sondern dass es eine individuelle Sache ist. Und dass man gucken muss, an welcher Stelle gibt es einen Schaden, der vermeidbar oder nicht nur vermeidbar, sondern einfach nicht, den man einfach nicht machen sollte. Aber ich glaube auch, dass es in diesem Fall völlig in Ordnung ist, vor allem, weil sie ja nicht nur sagen, wir machen jetzt einfach Rhythm and Blues und wir holen alle unsere weißen Freunde rein, sondern wir geben denen die Bühne, die unsere Großväter sind musikalisch, die das Ganze hochgeholt haben und gebaut haben und gemacht haben und da Schweiß und Arbeit reingesteckt haben und die einfach das Ganze populär gemacht haben. Wir haben halt, ich finde diese Debatte vor allem so anstrengend, das ist nämlich eigentlich unsere Stärke auf der linken, ich sag jetzt mal auf der linken oder auf der woken Seite, das ist unsere Stärke, dass wir offen sind für sowas, ja, dass wir sagen, unsere Kultur soll nicht nur aus, ich übertreibe jetzt total, soll nicht nur aus Bratwurst und Sauerkraut und Volksmusik bestehen. Mhm. Wir sind offen für kulturelle Einflüsse und aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen. Wir sind offen dafür, die Musik zu hören, die unsere Väter vielleicht total schrecklich finden, weil sie sagen, das ist doch keine Musik, die ein anständiger Deutscher hört und so weiter. Das ist unsere Stärke. Ja. Und das verlieren wir, wenn wir sagen, das darfst du jetzt nicht mehr. Oder man muss nicht mal so hart sagen, das verlieren wir, wenn wir sagen, das ist problematisch. Weil die Liebe zu anderen Kulturen ist ein ganz wichtiger Teil einer multikulturellen Gesellschaft. Ja. Ich glaube, für mich hört es einfach da auf, wo man anderen Leuten ihre Lebensgrundlage streitig macht. Ja. Und das ist ein Problem. Aber das tut Blues Brothers nicht. Ohne kulturelle Aneignung kacke, ne? Das heißt, ja, genau. Wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Deutscher bist und in, oh Gott, jetzt tue ich mich weg gerade. Wenn du als Deutscher nach Nürnberg ziehst und Was ist in Nürnberg bekannt? Weiß ich nicht. Nenn mir irgendeine deutsche Stadt, die für irgendwas bekannt ist. Aachen, Printen. Printen? Aachener Printen, das sind so keksartige, viel zu harte, mit Schokolade überzogene Dinger. Wenn du jetzt als Dortmunder nach Aachen ziehst und da Printen herstellst und die verkaufst und alle anderen Printen vom Markt verdrängst, ja, dann bist du ein Arsch. Aber es ist keine kulturelle Aneignung. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das von Dortmund nach Aachen, ob das irgendwie. Ich wollte jetzt extra nicht sagen von München, weil dann heißt es wieder, da kommt die Münchner Schickeria in den Pott und macht unser Ruhrgebiet kaputt. Ist Aachen noch Ruhrgebiet? Oh Gott. Wir kriegen böse Briefe, wenn ich jetzt ja sage. Hör zwei Ignoranten zu, wie sie über kulturelle Aneignung reden. Fuck. Okay. Also, Blues Brothers, ihr habt es bei uns zuerst gehört, ist keine kulturelle Aneignung. Sie verkaufen keine Printen. Alles gut. Nachdem wir diese ganzen gestandenen Größen hatten, will ich zumindest einmal noch unsere Background-Musiker nennen. Von den Blues Brothers. Ah, ja, die ja, Band. Ja. Die Band. Tom Bones Malone, Blue Lou Marini, Murph and, Steve the Colonel Cropper, Donald, Duck, Dunn, Murphy, Dunn, Willie Too Big Hall und Tom Malone. Ah ne, Tom Malone hatte ich schon, Tom Bones Malone. Genau, unsere Breakbar-Musiker, die ich alle überhaupt nicht kannte. Nein, die sind teilweise aus SNL mit übernommen, ne? Und teilweise sind sie dazugekommen. Ich kann dir aber auch nicht mehr sagen, wer ist. Aber ich kann einfach sagen, es sind grandiose Musiker. Fantastische Musiker, fantastische Session-Musiker, die, wie gesagt, schon mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet haben. Kann irgendjemand von den Schauspielern? Nö. Ne? Ich glaube nicht, nee. Ich muss an diese eine Szene denken, um deiner Szene mit Aretha Franklin, wenn der eine, wenn sie ihm das, den Song vorsingt und er steht da so ganz steif daneben und hört zu. Aber hast du nicht das Gefühl, dass dieser Schauspieler, gerade dieser Schauspieler, die ganze Zeit ausstrahlt, oh mein Gott, ich bin so froh, hier zu sein. Das ist so geil. Absolut. Aber der sollte es nicht ausstrahlen. Er ist fucking Schauspieler. Er soll angepisst sein. Sie singt das, um ihn zu beleidigen. Aber er ist die ganze Zeit so glücklich. Oh, Aretha Franklin. Er hat dieses geile, verschmitzte Lächeln auf den Lippen. Ja. Und er soll es, glaube ich, nicht. Nein. So unterdrücken. Oh, ist das toll. Aber den Rest des Films auch. Er ist total ungläubig, dass er jetzt hier diesen Scheiß machen darf. Er findet's gut. Er findet's einfach die ganze Zeit geil. Und ich freue mich mit ihm. Aber spielen kann er halt nicht. Und die anderen aus der Band können auch nicht richtig spielen. Es ist halt so. Was soll's? Mr. Fabulous, Alan Rubin, der kann ganz gut spielen. Der Maître im Restaurant. In dieser wirklich krassen Szene, wenn sie mal in dieses feine Restaurant einfallen, um ihn zu überzeugen, zur Band zurückzukommen. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Deswegen kriegt er auch die Szene, weil er ein bisschen spielen kann. Ja. Und dann sitzen sie in diesem Restaurant und fangen an, die Gäste zu verkaufen mir dein Kind. Hat er da einen seltsamen Akzent, der ein bisschen rassistisch ist? Das ist ein bisschen rassistisch, wo wir bei kultureller Aneignung sind. Da sagt ihm einen, ich glaube, er will einen osteuropäischen Akzent faken. Persisch? Ah, das könnte auch sein. Irgendwas möglich. In der Richtung. Auf jeden Fall verkaufen wir dein Kind ist ein bisschen gefärbt in einem Akzent, wo man sagt, da Stereotype, die ganz schön hart sind. Um Gottes Willen, rassistisch. Die Band ist geil. Gott sei Dank spielen sie nicht viel. Sie machen auch tatsächlich, am Anfang wird so ein bisschen etabliert, dass der ganze Gehalt dieser Story ist, dass sie jetzt versuchen müssen, diese Leute zusammenzukriegen. Mhm. Aber sie kommen ja rein in den Club und dann spielen die halt diese in diesem Hotel ohne Gäste. Und sie sagen, wir bringen die Band zusammen und sie sagen, okay. Es gibt kaum Hürden auf dem Weg, die Band zusammenzukriegen. Ne? Das Ding ist, im Originaldrehbuch, das 340 Seiten lang war, hat jeder einzelne Musiker, den sie in die Band zurückholen, eine eigene Origin Story. Wie kommen sie dorthin? Wie kriegen sie die Leute dazu überredet, wieder mit Teil der Band zu sein? Und deswegen ist das Ding ja auch so riesig, weil jeder Einzelne eine eigene Story bekommt. Ich will nicht wissen, wie viel Dan Aykroyd gekokst hat, um dieses Drehbuch zu schreiben. Und ich will das Drehbuch lesen. Oh ja, ich auch. Unbedingt. Ich muss rausfinden, wo dieses Drehbuch zu kriegen ist. Wenn ihr irgendwie, da draußen, wenn ihr das Drehbuch zufälligerweise bei euch habt, guckt mal eure gelben Seiten an, vielleicht ist es ein Drehbuch. Was dann übrig geblieben ist im Film, und das ist ganz spannend, weil der Film ist ja sehr lang. Ja. Aber die Story, um die Bandmitglieder zu kriegen, das ist so zack, zack, zack, zack, ja, zack. Ja, dann haben doch alle zusammen kurz. Und ist vielleicht auch so ein Grundding, was ich habe, wenn ich diesen Film gucke. Am Ende denke ich, war es ja aber wirklich so lange? Was ist passiert? Ja. Weil es gibt ja wirklich keine Story. Nee, überhaupt nicht. Das ist aber trotzdem total kurzweilig. Wie schafft er das? Ich verstehe es nicht. Und es gibt auch extrem viel Filmmaterial, ne? Mhm. Und ich habe es vorhin kurz angedeutet, wir haben diese Eröffnungssequenz, die sehr lange ist, wo wir diese rougher Aufnahmen haben, so Illinois-Industriegebiet bis zu dem Gefängnis dann, wo nichts passiert, nichts geredet wird. Ja. Er macht ja eigentlich alles falsch, was ein Film am Anfang falsch machen kann. Eine Komödie, ne? Actionkomödie. Er hat diese Bilder von diesem harten urbanen Leben. Ja. Und dann haben wir wirklich diesen langen Gang durchs Gefängnis und es ist, sowas kannst du nicht machen. Das ist total geil. Es ist großartig. Ich sag dir auch, warum das nötig ist an der Stelle und warum das wirklich großen Unterschied macht, als wenn sie es nicht machen würden. Weil du am Anfang dir so viel Zeit nimmst, das ist wie ist denn das? Es ist wie bei Die Verurteilten so ein kleines bisschen, dass du sehr, sehr lange einen stummen Typen da hast, ne? Bei Die Verurteilten hast du jemanden, der einen Legendenstatus allein dadurch bekommt, dass er so ganz unbeteiligt einfach nur wie so ein Fels in der Brandung dasteht und man sich in seinem Kopf was ausmalen kann, was für ein Typ das ist. Und hier ist es auch so. Du kriegst die ganze Zeit erstmal Bilder von der Stadt. Du hast eine ganz bestimmte Stimmung, die damit einhergeht und dann hast du diese Gefängnistüren, die aufgehen und die riesige Sonne, die dahinter einfach nur einen Schatten aus Belushi macht und er da legendenstatusmäßig dasteht und dann langsam da rausgelaufen kommt und man denkt, wow, jetzt kommt uns hier so ein krasser Gangster-Movie mit so einem krassen, ikonischen Typen. Und dann tut die Musik natürlich ihr Übriges, weil er dann einsteigt und dann diese Musik da aufkommt und man irgendwie sofort in so einem krassen Legenden Status durch die Stadt fährt mit dem. Na, vor allem, wenn die zwei aufeinandertreffen, ne? Du hast so das Gefühl, das sind so zwei Kräfte, die sich jetzt wieder miteinander verbinden. Ja, genau. Und jetzt haben sie ihre Superkraft wieder, jetzt wo sie wieder eins sind, nachdem sie lange getrennt waren. Wir sehen nur ihre Knöchel, also zum einen, wie sie tätowiert sind und zum anderen, wie John Landis Jake dann auf den Tresen pocht, um seine Kondome zu kriegen. eins ist benutzt, ne? Eins ist benutzt, ja. Frank Oz macht das großartig. Ja, fantastisch, ne? Ja, ganz, ganz, ganz tolle. Cameos, ne? Ja. Um es einmal reinzuwerfen, wir haben hier sehr viele Leute. Steven Spielberg ist irgendwo zu sehen. Mhm, ganz am Ende, wenn er, der ist der Typ, der die Steuern eintreibt dann. Und in der Mall will jemand Miss Piggy kaufen. Wer war das nochmal? Das ist auch jemand. Ist es John Landis? Ich glaube, das ist John Landis. Okay. John Landis kauft die Miss Piggy in der Mall. Frank Oz, der Vater von Miss Piggy, ja. Der ist im Gefängnis. Wir haben hier sehr viele Cameos. Es war auch, das war damals so eine große Clique, ne? So diese John Landis-Clique, der hat diese witzigen Filme gemacht und die, dann hattest du die Saturday Night Live-Leute und das war irgendwie sowas wie das Brad Pack vorm Brad Pack ein bisschen. Ja. Die haben sich auch gegenseitig in ihren Filmen besucht. Also Steven Spielberg hatte Landis auch im Film, ne? Die Stimmung ist aber geil, ne? Also diese Anfangsstimmung, die ist, die passt eigentlich nicht zu dem Film. Das ist nicht das, was du erwartest bei so einer schwungvollen Komödie. Ja. Mit viel Action und so. Das ist anders, das ist düster. Das könnte auch ein Porträt, ein Milieudrama sein über das harte Leben als Arbeiter in Illinois. Ja, aber dadurch, dass man auch sein Gesicht so ewig lange nicht sieht, baut das so eine Stimmung auf, dass wir diesen Legendenstatus irgendwie in uns evozieren. Und das trägt den ganzen Film über, glaube ich. Ich glaube, der Film lebt davon, dass wir diese beiden als Legende sehen. Das Geile ist ja, du musst keine Ahnung von den Blues Brothers haben. Dieser Film ist natürlich gerichtet an Leute, die aus Saturday Night Live kennen. Genau. Du musst die nicht kennen. Ja. Du hast diese ersten 10 Minuten, das ist wirklich eine lange Eröffnung. Mhm. Und du bist voll drin und bist voll bei ihnen und denkst so, okay, ich sehe hier zwei krasse Übermenschen und ich will mehr von denen sehen. Ich will sehen, wie sie richtig aus sich rausgehen. Hast du am Anfang auch das Gefühl, dass Getting the Band Together eigentlich ein Euphemismus ist für wir machen einen Banküberfall? Weil wir kriegen jetzt wieder die Leute zusammen, mit denen wir früher die Bank überfallen haben. So ein bisschen wie die Olsenbande. Wir haben die Olsenbande auch besprochen vor langer Zeit. Sehr langer Zeit. Und das genauso ist das auch. Olsenbande, am Anfang kommt Egon Olsen wieder aus dem Knast raus und sie kriegen die Band wieder zusammen. Also die Leute, die zusammen dann irgendwelche Verbrechen begehen. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe in dieser Szene, wenn sie darüber reden, die ganze Zeit drüber nachgedacht, ist das eigentlich der Ursprung von diesem Meme? Also mittlerweile sagt Getting the Band Together ist ja was man ständig sagt. Ja. Ist das der Geburtsort davon? Vielleicht. Könnte sein, weil es ist so die Generation, unsere Generation, wir sind die Leute, die Memes angefangen haben. Ja. Und irgendwann, mittlerweile sagt das ja jeder und es wird ständig einfach als Referenz rausgehauen, ohne irgendeinen Bezug, woher es kommt. Und ich glaube, es ist der Ursprung davon. Der Film hat Humor. Was hat der Film? Humor? Wie kommst du darauf? Ich guck gerade so drüber. Es sind so einzelne Dinger, ne, die so sehr platziert sind. Ja. Aber es sind Sachen, die teilweise richtig genial sind. Es sind so viele Sachen, die richtig genial sind. Alles, was so comicartig ist, ist total genial mit den Verfolgungsjagden und den Autos, die dann nur noch aufeinander stapeln sich. Das mit dem Kondom, wie du sagst, ist total comicartig, wie er dann zurückgewiesen wird, ganz am Anfang hinter der Linie zu stehen und sich dann einfach nach vorne fallen lässt, um zu unterschreiben. Auch total viel comicartig. Slapstick, ne? Super viel Slapstick. Obwohl sie gar nicht so wurstelig sind. Sie sind ja die ganze Zeit cool und gefasst und bewegen sich ruhig durch dieses Szenario. Mhm. Und trotzdem haben wir die ganze Zeit so sehr viel Physical Comedy. Es ist halt so ein bisschen der Move von Stoneface, von Buster Keaton, ne? Möglichst wenig Reaktionen zu haben. Und das ist toll, weil sie das gegen diese ganzen zusammenstürzenden Bauten, wie von Carrie Fisher zerstört oder irgendwelche Telefonzelle, die da runterfällt oder sowas. Aber sie zeigen so wenig Reaktionen wie möglich. Und das macht natürlich die Comedy aus. Ja, und meiner Meinung nach eine der lustigsten Szenen, als gesamte Szene, wo es halt nicht nur so einzelne Gags sind, ist die Szene in Bob's Country Bunker, wo sie als die Good Old Boys auftreten. Sie haben Country und Western, ich habe nochmal nachgeschaut. Country das sind die beiden Genres. Mhm. Und Sie versuchen es zuerst mit was anderem, was nicht so gut ankommt. Ja. Und dann rocken sie aber die Bude, weil sie einfach den Rawhide... Ja, genau. Den was Rawhide meinst du, warum ich ihn ausgesucht habe? Damit wir unser Publikum gleich am Anfang einmal... Und wir haben noch keine Flasche an den Kopf bekommen. Ich bin beeindruckt. Aber die Flaschen fliegen weiter. Selbst wenn sie das Publikum für sich gewonnen haben, da fliegen einfach Flaschen rum und Leute prügeln sich die ganze Zeit. Ich habe irgendein... Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. In irgendeinem Podcast mit irgendwelchen Interviews. Das ist... in diesen Bars streckenweise genau so gewesen. Es sind Drähte gespannt, damit du nicht das Zeug abbekommst, was die Leute werfen. Die werfen Flaschen und die werfen sie wirklich, wenn sie keine Lust drauf haben und wenn sie richtig geil drauf sind. Es macht keinen Unterschied, es werden Sachen geworfen. Mm. Das wird einfach so gemacht. Western und Country sind eigentlich Punk, um das mal klar zu sagen. Okay, naja. Das Geile ist ja, in dieser Szene spielen sie voll aus, was sie, dass sie halt diese auch so diese Parodie auf eine Band sind, ne? Weil sie haben die ganze Zeit so eine Country-Travestie mit der Peitsche und wuhu. Mhm. Und ich glaube, sie spielen auch den ganzen Abend nur zwei Songs, nämlich Rawhide und Stand By Your Man, immer abwechselnd. Diese Choreografie zu Stand By Your Man ist doch toll, oder? Das ist fantastisch. Einfach ist so nur geil. Diese Armchoreografie und dann und ansonsten regungslos dastehen. Es ist so großartig. Und dann dieser Schnitt zum Publikum, alle sind total bewegt. Und der eine weint in sein Bier, weil er alleine da sitzt. Das ist so eine schöne Szene. Die ganze Szene ist großartig, wirklich. Und dann haben sie für $300 Bier getrunken. Ja. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Okay. Ein Bier hat damals ungefähr 1,50 gekostet. Sprich, es ist unmöglich, was sie da gemacht haben. Es ist nicht möglich. Jeder hätte 30 Bier getrunken. Also, also. Oh Mann. Es ist schon, ja. Naja. Und vor allem die Geburt dann von einem von diesen random Konflikten, den sie haben, dass dann die Good Old Boys sie halt verfolgen, ne? Dass die plötzlich als Lebensziel haben, die zu kriegen. Genauso wie die Neonazis, die sie einmal ins Wasser fahren und auch die haben plötzlich keine andere Daseinsberechtigung mehr, als diese beiden Brüder irgendwie stellen zu können. Und diese ganzen Geschichten, die jetzt so, die ganzen Stationen, die wir ja haben, die sind ja so ein bisschen lose aneinandergereiht. Das ist auch ein bisschen seltsam. Na, ich meine, Dan Aykroyd hat einfach aufgeschrieben, was er so für Ideen hat, was den beiden passieren kann, ne, so. Und naja, im Grunde das verbindende Element, also dieses, wir müssen das Orphanage retten, also das Waisenhaus muss irgendwie $5,000 zurückzahlen und das müssen wir organisieren. Das hat ja der Regisseur reingegeben. Dan Aykroyd hatte das nicht drin in seinem Original. Und Landis hat dann gesagt, wir brauchen irgendwas. Wir müssen auch unterscheiden können zwischen Gut und Böse, weil die Figuren auch alle irgendwie scheiße waren in Dan Aykroyd. Der hatte einfach viel zu viel Spaß daran, Idioten zu schreiben. Und dann hat Landis gesagt, komm, wir müssen mal ein bisschen Gut und Böse zusammen, also auseinanderhalten können in diesem Film. Aber es hat auch so eine komische Randomness von dem, was passiert, oder? Absolut. Also wir haben diesen einen großen Konflikt und es ist eine ganz traditionelle Story. Wir müssen das Waisenhaus retten, tust du für die Kinder. Ja. Und dann haben wir einfach Ereignisse und ich glaube, sie haben einfach auch überlegt, was sie gerne machen würden. Denn Aykroyd hat gesagt, ey, wir müssen unbedingt ein paar Nazis umfahren. Ja, ja, genau. Ich habe so Bock, Nazis umzufahren. Aha. Das hat mit nichts zu tun. Das hat was mit dem zu tun, was damals tatsächlich passiert ist. Das stimmt allerdings, ja. Ja, also es gab ja damals Nazis, die tatsächlich auf die Straße wollten, dann wurden es ihm verboten, dann haben sie geklagt und dann haben sie halt Recht bekommen wegen Meinungsfreiheit. Mussten sie doch erlauben, dass die Nazis da ihre Demo abhalten. Und dann haben die es einfach in das Drehbuch übernommen. Ja. Finde ich super. Und Henry Gibson, der ein richtig geiler Comedy-Schauspieler ist. Ich weiß gar nicht, ob. Kennst du den? Also, ich habe den immer mal wieder in Filmen gesehen. Ich finde den immer sauwitzig. Weiß gerade nicht. Henry Gibson ist der Nazi-Chef und der hat unter anderem. Kentucky Fried Movie hat er auch mitgespielt. Ah, ja, doch, doch. Und diversen Filmen, so in Action-Komödien in den 80er Jahren hat er gespielt. So, er hat so meine teuflischen Nachbarn hat er gespielt. In Gremlins 2 ist er dabei. Und es ist einfach ein sauwitziger Schauspieler. Ja, wenn wir schon bei Schauspielern sind, die Frau, die den Pinguin spielt, kommt die dir bekannt vor irgendwoher? Es ist eine große Darstellerin und zwar. Jetzt muss ich gucken. Muss ich Nein, du sollst doch nicht gucken. Entschuldigung. Wir haben den Film besprochen. Erleuchte mich. Singing in the Rain. I can see the light. Das ist Kathleen Freeman. Ne? Ganz, ganz tolle Schauspielerin. Also die hat auch viele tolle, große Sachen gemacht. Aber ich kannte sie halt aus Singing in the Rain vor allem, weil sie da die Gesangslehrerin spielt. Ich glaube, ich hätte sie nicht erkannt. John Candy als Bewährungshelfer von Jake. In einer kleinen Rolle, die aber sehr witzig ist. Vor allem, wenn sie dann am Schluss bei dem Konzert sitzen und John Candy noch einmal für die ganzen Cops was bestellen will und fragt, will irgendjemand was trinken? Ja, kommt los, auf geht's. Das ist nicht auch der Typ, der sagt, ja, wir sind jetzt da, wir könnten jetzt einfach verhaften, aber sagt, ach nö, lass uns mal hören, ja, was sie so zu bieten haben. Ich habe die noch nie gehört. Lass uns doch mal, bevor wir in den Arsch treten. Und dann natürlich die große Schauspielerin in dem Film, Carrie Fisher. Ja. Als zurückgewiesene, als Ex-Verlobte von Jake, ja. Ja, die ihn deswegen umbringen will. Ich weiß nicht, wie geil ich diese Storyline finde, aber ich, also als Wegwerf, Gag finde ich super. Carrie Fisher ist einfach cool. Ja. Ich mag Carrie Fisher. Ich mag Carrie Fisher mit Waffen in der Hand. Deswegen ist es auch so, das ist ein Vorteil der neuen Star Wars Filme gegenüber den alten Star Wars Filmen, da darf Carrie Fisher ein bisschen mehr kämpfen. Hm. Carrie Fisher hat es einfach verdient, eine Waffe in der Hand zu halten. Ja, Carrie Fisher hat einfach verdient, Badass sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles, was drumherum passiert, ist halt wirklich sehr random. Carrie Fisher ist random, die Nazis sind random, die Country Band ist random, es macht auch keinen Sinn, dass sie sie verfolgen. Die ganze Polizei, die hinter ihnen her ist, ist random, auch dass sie sie nicht kriegen. Mm. Also was denken die sich eigentlich dabei? Die wissen doch, dass sie irgendwann im Gefängnis landen natürlich müssen. Also sie müssen halt das Geld irgendwie rankriegen und sind dann, wir wissen schon, okay, fertig sind damit, Hauptsache wir kriegen das hin und dann gehen wir ins Gefängnis, aber wir haben diese $5,000. Ja, und dann geht's los und dann sind alle, die sie gejagt haben, alle sind sie zusammen an diesem einen Ort in dem Hotel, dem Palace Hotel. Und sie haben ihren großen Auftritt. Wir hören zum ersten Mal in diesem Film die Blues Brothers singen. Und sie singen den großen Hit, den man bis heute immer wieder hört. Everybody Needs Somebody. Ja, also wirklich ein toller Hit. Toller Song. Wirklich ein toller Song. Und die performen den so krass. Und John Belushi hatte vorher darauf bestanden, auf ein Skateboard zu gehen. Ja. Irgendwelche Kids hatten ein Skateboard dabei und er so, oh ja, das kriege ich auch hin, kein Problem. Und hat sich dermaßen auf die Fresse gelegt, dass sein Knie völlig unfähig war, diese Nummer zu performen. Die haben einen Arzt geholt, haben gesagt, du kriegst heute kein Wochenende, das war Ende der Woche. Du musst irgendwie es schaffen, dass dieser Typ auf die Bühne kann und diese krasse Gesangs- und Tanznummer hinkriegt. Und da hat er irgendwie Anesthetics gespritzt und so und haben sie sozusagen vertagt, dass dieses Knie dann behandelt wird und haben erstmal diese Szene gedreht. Und man sieht es im Film nicht an. Nee, er hat das unter großen Schmerzen gemacht und wo wahrscheinlich auch ein bisschen auf Entzug, weil das war so die Zeit, wo er nicht mehr so viel Koks genommen hat. Ja, ja. Und dann liefert er diese krasse Performance ab. Es ist unglaublich. Wie kann dieser kleine, untersetzte, knuffige Mann so beweglich sein? Ja, ja, ja. Wie machst du das? Gut, der war jung, 30, da habe ich das auch noch gemacht. Ja, aber du warst nie so klein, untersetzt und knuffig. Das stimmt. Also wenn ich an drahtige Menschen denke, denke ich nicht an diesen John Belushi, den wir hier sehen. Nein. Aber er bewegt sich wie ein drahtiger Mensch. Total krass. Das ist unglaublich geil. Beeindruckend. Und ich merke auch, wenn ich so kleine Behind-the-Scenes-Sachen von ihm sehe, was für ein Charme und was für eine Energie dieser Typ hatte. Aber er muss auch wirklich schlecht mit Leuten umgegangen sein. Als er noch bei SNL und vorher Sketch-Comedy im Fernsehen und so, er hat sich immer abfällig gegenüber Fernsehen verhalten. Er hat also in Interviews, er war großer Star von irgendeiner Fernsehsache und hat dann aber in Interviews gesagt, ah, ich hasse Fernsehen. Fernsehen ist scheiße, ich will Film machen. Er wollte immer Film machen. Und dann gibt's auch wirklich Geschichten von ihm, wie er weibliche Autorinnen, Wenn er irgendeinen Sketch machen sollte, er hat das schon in der Probe verkackt, hat gesagt, nee, hat sich keine Mühe gegeben und hat dann alles runtergemacht, was irgendwelche weiblichen Autoren geschrieben haben. Ja, das und passt. Weißt du, das sind alles so Sachen, wo man denkt, ach fuck, Alter, kannst du dich nicht einfach ein bisschen, das ist nicht nett, das ist nicht geil, das macht man nicht. Und also misogyn teilweise, wirklich ein Arschloch teilweise, das ist nicht geil. Diese unglückliche Mischung aus Machoismus, gepaart mit extrem viel Erfolg, dann entwickelst du irgendwann so ein Gott-Syndrom. Ja, ich glaube, sowas in der Richtung ist das. Ja. Du hast vorhin gesagt, als ich zum Mall gesagt habe, so geil, der Höhepunkt, meintest du nicht so, vielleicht auch was anderes? Ich glaube, du spielst auf die Szene an, wo sie mit dem Auto einmal runterfallen. Nee, ich habe vor allem auf diese, was wir dann auch besprochen haben, diese krasse, lange Verfolgungsjagd mit diesen wahnsinnig schnellen Autos, wo sie die Fußgänger extra installieren mussten. Weil die finde ich schon auch wirklich geil. Absolut geil. War super. Aber ja, dieses Auto, was sie haben fallen lassen, was sie tatsächlich haben fallen lassen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt mit den Schauspielern drin, aber sie haben tatsächlich von aus höchster Höhe ein Auto fallen lassen und mussten von der Luftfahrtbehörde sich versichern lassen. Die haben dann wiederum gesagt, ihr müsst Tests machen und uns beweisen, dass das Auto auf jeden Fall an der Stelle runterfällt, wo es geplant ist, dass sie keine komischen Windprobleme bekommen oder sowas. Das haben sie auch gemacht dann, ne? Sie haben einige Tests. Ja, sie haben einige Tests gemacht mit dem Auto und haben es dann wirklich da fallen lassen. Meine Güte. Und das haben sie gefilmt und man sieht es dem Film an, dass das echt ist. Ja, das ist halt geil. Das ist total krass. Du sitzt da und denkst, wow, du kommst wirklich aus einem Film, wo viele Verfolgungsjagden waren, viele krasse Autos gegeneinander rasen, Polizisten random dann auch irgendwann rumschießen, alles ineinander fällt, Autos gestapelt werden und dann trotzdem sitzt du da und die Kinnlade klappt dir runter, wenn du dieses Auto, diesen Sturz machen siehst. Das ist total krass. Da ist halt auch das Geld reingegangen, ne? Ja. Das ist arschteuer, sowas zu machen und diese ganzen Tests zu machen und so. Und ich glaube, das war der Moment, wo sie auf die Idee gekommen sind, dann ganz am Schluss diese Szene zu haben, wo sie mit dem Auto da ankommen, kurz bevor vor Ladenschluss, wo sie das Geld abgeben müssen. Ja. Und dann fällt das Auto auseinander. Und dann haben wir einfach diesen Schnitt auf die Figuren, die da alle so nachdenklich sitzen und so ein bisschen, was macht, also so mit diesem Blick, was macht ihr da eigentlich? Ich hab so gefeiert. Das ist die witzigste Szene des Films. Das ist so großartig. Und ich glaube, das waren die Gesichter der Produzenten. Und sie haben gesagt, oh, wir müssen das noch irgendwie einbauen, wie die Produzenten uns gerade angeguckt haben. Ist das geil. Oh, es ist so super. Die haben so viel Selbstironie einfach in diesem Film. Mann. Und ich finde, dass der Höhepunkt dieser Show, wo die sind, und dann der Produzent noch sagt, ja, ich gebe euch sehr viel Geld dafür, dass ich euch da aufnehme und so. Aus dem Nichts kommt der. Und ist tatsächlich ein Produzent gewesen. Die hatten der hatte tatsächlich bei der Show mit Steve Martin, glaube ich, hat er danach gesagt, ja komm, ich muss das aufnehmen und dann veröffentlichen wir das als Platte. Das war ihre erste große Show, ne? Als Eröffnung von Steve Martin für seine Comedy-Nummern. Und dann steht er da, gibt ihnen das Geld und die hauen damit ab. Und ich denke, ja, jetzt ist der Film aber vorbei. Die haben ja diese Show, diese große Show gehabt und dass jetzt noch dieser Rattenschwanz dran ist, da habe ich so kurz befürchtet, dass der Film jetzt einfach abfällt. Aber dann ist das so ridiculous und so weird und so seltsam und volle Kanne Comic, wie er den ganzen Film über ja auch immer mal schon ist, aber jetzt wirklich in einer Tour eine absurde Sache nach der anderen. Und dann rennen die in einen Raum nach dem anderen und hauen einen Haufen Möbel vor die Türen, damit keiner hinterherkommt. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo reinkommen, kommen da Möbel vor die Tür und so. Und mittlerweile ist das Militär dabei. Und die Nazis noch mit dem Walküren drin. Ja. Und dann Helikopter überall, Feuerwehr, Polizei, Militär. Und dann sind sie da drin, back in 5 minutes. Das ist so ein super Gag, ich liebe es. Und ist das die Geburtsstunde von diesem Song im Fahrstuhl? Weil der Girl von Ipanema, ne, wird da gespielt. Ja. Dieser Gegenschnitt von dieser krassen Verfolgungsjagd von den Polizisten, die da alle angefahren kommen und dieser Helikopter und so. Und dann Schnitt zu den beiden, wie sie da einfach dastehen im Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob das die Geburtsstunde dessen ist. Könnte es sein. Weil es ja immer wieder zitiert wird. Ja, total. Es ist so ein Running Gag, dass man eigentlich denkt, okay, das ist einfach ein Gag, der immer mal wieder gemacht wird. Aber es könnte tatsächlich sein, dass er hier zum ersten Mal gemacht wurde. Ja. Großartig. Super, super, super Gag. Der wurde, glaube ich, auch rausgeschnitten in der einen Version, wo ich denke, warum? Warum? Ja. Das ist einer der besten. Es ist einiges ist nicht nur jetzt einiges der Schere verloren gegangen, einiges ist verloren gegangen. Ja, richtig verloren gegangen. Verloren, für das immer ist so verloren. Das traurig, ja. Dass wir Anfang der 80er noch von wirklich Lost Media reden. Ja. Eine ganze Musiknummer, die sie machen wollten, die sie gemacht haben. Ja, und die einfach weg ist. Weg. Aber dafür dürfen sie dann am Schluss nach echt über 2 Stunden dürfen sie Steven Spielberg Geld in die Hand drücken. Sobald sie das Geld losgeworden sind, klick, klick, Handschellen. Und Jailhouse Rock. Was für ein würdiger Abschluss. Und Rock'n'Roll, ne? Ja. Plötzlich haben wir den Übergang. Ja. Es ist eine Legende von Filmen, muss man sagen. Ja. Ich habe so gefeiert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Hast du irgendwann zwischendurch das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt überflüssig? Nein. Gar nicht, ne? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist überflüssig. Das hat ja, gut, Spaß gemacht. Das ist alles, dieser Film würde handlungstechnisch und auch musiktechnisch würde dir auch auf 40 Minuten funktionieren, ne? Ja, du könntest die geilen Acts haben, du könntest diese Geschichte haben, das kann man alles schnell machen. Alles andere dazwischen ist Filmmaterial. Ja. Und ich würde keine Sekunde davon missen wollen. Das Filmmaterial ist der Film eigentlich. Muss man sagen. Also ich meine, natürlich die Musiknummern und so weiter, das ist wichtig und das ist toll und das ist wirklich großartig. Hast du eine Lieblingsnummer? Nee, ich hab's ja schon gesagt, Aretha Franklin, glaube ich. Gefällt mir. Ist einfach mein liebster Song und auch meine liebste Performance, auch so in der Dramaturgie, aber James Brown kommt knapp dahinter. Ich kann's nicht sagen. Nee, Aretha Franklin glaube ich eher, aber weil ich Aretha Franklin mehr mag. Ja. Was würdest du sagen? Gar nicht. Ich kann's nicht sagen. Also wenn man mir sagen würde, entscheide dich zwischen Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway, John Lee Hooker. Also ich würde sagen, Erschieß mich. Ich kann es nicht sagen. Und Ray Charles. Ray Charles haben wir Charles. Zu wenig gesagt. Der ist großartig. Oh, das ist so schön. Check it, baby. Und schon habe ich ihn immer. Und IOU ist eine Art zur Bezahlung. Was? Ein IOU-Zettel ist eine Art der Bezahlung. Ne, diesen Ich schulde dir Geld-Zettel. Ah. Das ist dieses, so ein amerikanisches Ding, also okay. Eigentlich unter Kindern, dass, sie, ja. dass du einen Zettel schreibst, wo IOU draufsteht, also IOU, ja. was so viel heißt, ich schulde dir Geld. Ja. Und so lässt er sich bezahlen. Er will gar kein Geld von denen haben. Er will einfach nur diesen IOU-Zettel. Okay. Und dafür, dass er davor auf ein Kind geschossen hat, was bei ihm eingebrochen ist, ist das sehr, sehr generös. ja, Ray Charles ist toll. Ich hatte, hab ich einen Ohrwurm von Ray Charles. Ja. Kurz davor hatte ich einen von Cap Calloway. Es sind nur Ohrwürmer. Ja. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Ich glaube, wir müssen da nicht drauf rumreiten. Ist dieser Film eine Komödie, ein Musical oder ein Actionfilm? Ich sage jetzt einfach, der Film ist ein Musical, damit der arme Regisseur endlich mal einmal von jemandem hört, der das Ding rezensiert, dass es wirklich ein Musical ist. Es ist ein Musical. Ich weiß auch gar nicht, warum ich verstehe diese Debatte nicht, dass Leute ihm den Musical-Status absprechen. Ich finde es auch seltsam. Wollen. Weil im Musical sagt ja auch oft, dass durch Musik, durch Szenen, in denen man nicht wahren Leben plötzlich in Gesang ausbrechen würde, wie bei Aretha Franklin, das eben so ist, dass man seine Gefühlswelt und das Voranbringen der Story durch Musik geschehen lässt. Ja. Das ist die Definition von Musical. Und das ist eindeutig ein Musical. Absolut. Die wichtigste Epiphanie im Film, die Handlung überhaupt erst in Gang setzt, ja. ist während einer Musiknummer. Ja. Ohne James Brown würden Jake und Elwood überhaupt nicht auf ihre göttliche Mission genau. aufbrechen. Auf jeden Fall kriegt er das immer wieder abgesprochen und das finde ich seltsam. Sehr, sehr seltsam. Aber es ist halt auch eine Mega-Komödie, muss man sagen. Es ist einfach als Genre-Mix sehr, sehr, sehr gelungen. Absolut. Und dafür, dass ich ich mag durchaus Actionfilme, aber ich bin echt kein Fan von Autoverfolgungsjagden. Dafür, dass ich keine Autoverfolgungsjagden mag, habe ich hier unfassbar viel Spaß. Ja, ich finde, es ist die beste Autoverfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Würde ich mitgehen. Ja. Es sind, und die 70er hatten viele Filme mit krassen Autoverfolgungsjagden, die auch interessant sind und spannend sind und auch ja. tolle Geschichten erzählen. So viel Spaß hat man sonst nirgends. Wir hatten Dark Knight. The Dark Knight hat auch Verfolgungsjagden, wie sie heute viel gemacht werden. So krasse Sachen, ja. die irgendwie mit CGI noch unterfüttert sind und wo man auch sieht, okay, am Set haben die auch schon krasse Sachen gemacht, aber das wirkt irgendwann durch diese ganzen fliegenden Kameras, die dann noch durch die Frontscheibe durchfliegen und dir irgendwelche Perspektiven geben, die du sonst nicht hättest, was irgendwie auch seinen Charme hat. Aber in diesem Film bist du so mit Adrenalin vollgepumpt und du findest es so geil und das ist auch noch die ironische Überhöhung der ganzen Sache. Ich glaube, es ist nicht zu toppen. Ja, es hat sich einfach gelohnt. Sie haben fast 30 Millionen ausgegeben. 30 Millionen. Es ist immer mehr. Über alle Grenzen gegangen. Und dann haben sie das Ding und machen diese Testvorführungen. Ne? Damals muss man noch viele Testvorführungen machen und vor allem von den Kinobetreibern. Ja. Und die Kinobetreiber sagen, das können wir nicht in unsere Kinos nehmen. Das ist ein schwarzer Film. Willkommen zu einer weiteren Geschichte aus der Kategorie Hollywood ist ein rassistisches Arschloch. Yay! Und die Kinoführer sagen, ey Leute, okay, wir können diesen Film zeigen, aber wir packen den in unsere Kinos in schwarzen Vororten, in den Städten, ja. damit nicht die Schwarzen in unsere weißen Kinos gehen, weil wir haben immer noch Rassentrennung, ne? So ungefähr. Naja, aber großes Psst, weil das offiziell ist ja nicht. Ja, genau. Also genau. Also ne? die Kinobetreiber, die hatten ihre eigene Art der Rassentrennung. Ja. Die haben einfach gesagt, wir haben unsere schwarzen Kinos, wir haben unsere weißen Kinos, unsere schwarzen Filme laufen in den schwarzen Kinos, weil sonst haben plötzlich die Weißen Angst, wenn die ganz, ganz viel so schwarze Leute in ihren Kinos sehen. Das können wir nicht machen. Denn Aykroyd war so fertig mit den Nerven, weil er damit hat er tatsächlich nicht gerechnet. Ja. Vielleicht war er zu naiv oder was weiß ich oder die Zeit, er ist vielleicht in der Blase groß geworden, wo das einfach für überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Kann ich mir vorstellen, weil unter Künstlern in der Zeit ist es vielleicht einfach auch nicht mehr. Der Film feiert ja die ganze Zeit, dass das ja. nicht mehr ist. Und die ganzen KünstlerInnen, die da sind, darauf sind noch gar nicht zu sprechen gekommen. Aretha Franklin, James Brown, das sind alles Ikonen der ja. Bürgerrechtsbewegung. Die haben dafür gekämpft, dass Schwarze die gleichen Rechte haben wie ja. Weißen. Ja. So ein Song wie Respect oder auch Fink, ja. die wurden damals interpretiert als Befreiungssongs. Und dann kommen die Kinobesitzer und sagen, nee, aber hier müssen wir nochmal eine Grenze ziehen. Ne? Hier ja. gibt es unsere schwarzen Kinos, hier gibt es unsere weißen Kinos, hier können die laufen. Hier. Die Kinos wurden ja damals tatsächlich noch mit so viel Macht ausgestattet, allein durch dieses Konzept, dass die dann eine Filmvorführung bekommen haben und auswählen konnten, in welchen Kinos sie das machen, ne? Wo sie das unterbringen. Das Konzept ist heute nicht mehr so. Ich weiß nicht genau, wie das Konzept jetzt in Amerika gerade ist, aber damals war es so, das hat sich dann irgendwann geändert und die Macht ist nicht mehr so groß bei den Kinobetreibern. Ich glaube, die Kinos haben extrem an Macht verloren. Ja, die Kinos hängen gerade so ziemlich am, sie hängen am Tropf von der Filmindustrie. Ne? Ja, total. Ich weiß nicht, was das bessere Konzept ist. Auf jeden Fall hat das dafür gesorgt, dass weniger als die Hälfte der Kinos, die man normalerweise hatte zu der Zeit, überhaupt den Film gezeigt haben in der ersten Zeit. Dann wurde der aber in dieser Eröffnungszeit so stark besucht und war so beliebt, dass eben andere Kinos hinterhergezogen sind, einfach aus wirtschaftlichem Interesse. Hat auch geholfen, aber man muss trotzdem dazu sagen, dass der Film in Amerika nicht so groß und stark gestartet ist, wie es hätte sein können. Und dass das große Geld eigentlich durch die ausländischen Veröffentlichungen überhaupt erst reingekommen ist. Nummer 2 war ja in der Eröffnungswoche und für so ein Big Budget für so einen großen Film mit großen Stars war das tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Aber genau, zum einen Overseas dann wirklich ordentlich abgeräumt, aber auch in Amerika so nach und nach, Mundpropaganda und so weiter, ein großer Erfolg. Mhm. Der Film war letzten Endes, wenn man alles zusammenzählt, einmal aufs Boxoffice drauf guckt, war der Film ein riesiger Erfolg, allein schon am Boxoffice mit 115 Millionen. Und dann hatte er halt auch Glück, dass er, wir kommen in die 80er rein, wir kommen auf den VHS-Markt, ne? Video. Ja. Und es war ein riesiger Video-Hit. Ja. Das ist ja auch ein Ding, was du dir zu Hause mit Kumpels anguckst dann nochmal, wo du nochmal abfeierst. Die haben damals, VHS war tatsächlich dann ein zweiter Vermarktungswert, den es heute ja so in der Form nicht mehr gibt, wegen der Streaming-Angebote. Das ist heute ganz anders gelagert. Aber man konnte damals tatsächlich auch Filme herstellen, die ein totaler Flop waren an den Kinokassen und alles wieder reinkriegen an Geld, allein durch Home-Video. Das war auch ein Konzept tatsächlich. Ja. Wir hatten schon einige Filme, die in diese Richtung gehen, die verurteilten, ist glaube ich so der prominenteste. Stimmt, riesiger Flop an den Kinokassen. Das sind wir in den 90ern, dann sind wir auch schon eher bei DVD-Vermarktung. Stimmt. Aber damals war das noch echt ein großes Ding, dass die Filme in der Videothek und in den Mediamärkten eine Chance hatten, noch einmal richtig gut zu performen. Ich glaube, Fantasia war so ein Ding. Die haben tatsächlich dann durch die VHS-Kassetten, das ist natürlich ein sehr großer Unterschied, eine 30er ist Fantasia entstanden, aber durch den VHS-Markt haben die nochmal irgendwie sehr, sehr viel später Geld reingeholt. Fantasia hat ja auch sehr viel Geld gekostet und hat lange gebraucht, bis sie das Geld wieder drin hatten. Ja. Haben wir auch lange drüber geredet, könnt ihr euch anhören. Und ruppige Produktionsbedingungen. Ja. Aber dann großer Hit, das Geld wurde wieder reingespielt. Der war nicht wie Cleopatra, den wir vor einer Woche besprochen haben, der Sargnagel auf das Ende eines Studios, sondern er hat Universal einfach Geld gebracht und ich glaube, am Ende waren alle glücklich damit. Total, ja. Die Kritiker teilweise glücklich. Er hat gar nicht so positive, also er hat schon viele positive Kritiken gekriegt, aber es gab durchaus auch so Leute, die gesagt haben, ja, ist ganz witzig, aber muss jetzt nicht sein. Hast du ein konkretes Beispiel? Nee, ich finde es gerade nicht. Es waren auf jeden Fall, also es wurde schon mit Freude drauf reagiert, aber es war nicht dieser Kultfilmstatus, den er heute hat. Heute taucht er ja regelmäßig in besten Film aller Zeiten. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über diesen Film geredet. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, Chlor, in der Zeit. Wollen wir uns einfach mal in unsere Top 3 hinüber robben? Absolut elegante Überleitung, super. Jingle. Unsere Top 3. Selten so eine gute Überleitung gehabt, Flo. Wir haben eine Top 3 mit dem Titel Man in Suits. Man in Suits. Wir haben ganz viele, gut aussehende. Ich weiß nicht, wie gut findest du die Anzüge von den beiden? Cool. Aber die sind halt, also ich finde Anzüge generell cool. Ich habe keinen Blick dafür, wie gut sowas geschneidert ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei ihnen nicht maßgeschneidert sind, sondern dass es so ein bisschen, es sieht so ein bisschen schäbiger aus. Es ist tatsächlich, ich glaube, es ist Konzept, dass die beiden nicht die Designeranzüge anhaben, die richtig gut sitzen. Also sie passen ihnen so, aber es ist nichts besonders Geiles. Ja. ist die Frage, ob das tatsächlich, ob sie einfach den, bei dem Stil geblieben sind, den sie zu SNL-Zeiten hatten. Ja, als ja, sie angefangen haben, haben sie wahrscheinlich nicht viel Geld ausgegeben für ihre Anzüge. Im Publikum gab es offensichtlich, als sie die ersten Male aufgetreten sind, eine Reaktion von Leuten, die gesagt haben, wir verstehen das Konzept nicht so ganz. Was sind denn das für Leute? Sind das eventuell Agenten, die er da vorne hat? Soll das Leute vom Mossad parodieren? Was? Das Publikum konnte nichts damit anfangen, mit den Anzügen. Okay. Weil wir sind ja halt in einer Comedy-Show. Ja, ja, und dann ja, treten ja. die beiden auf und an. Anzüge mit Hüten und Sonnenbrillen assoziiert man jetzt nicht unbedingt mit Musik, sondern erwartet, dass das vielleicht irgendwie dass das eine Persona ist, die nicht ein Bluesmusiker ist, sondern ein Agent, ein Auftragskiller oder so. Ja. Aber egal, genau, ja, die Anzüge sind ein bisschen schäbig, die sie anhaben. Muss ich schon irgendwie sagen, vor allem, weil wir in der Filmgeschichte ja durchaus krass gute, tolle Beispiele haben für Männer in Anzügen, die wirklich gut aussehen. Viel zu viele. Und eigentlich ist es voll dein Thema, ne? Es ist ein bisschen mein Thema und ich weiß nicht, ob ich dich überfordere. Du wirst mich auf jeden Fall überfordern, zumal ich einfach nur sagen kann, was gut aussieht und ich überhaupt keine Ahnung habe von Anzügen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu sagen, das ist ein 1967er, nee, wir reden nicht über Rotwein. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie man Anzügen redet. So genau mache ich es vielleicht auch einfach nicht. Wer muss denn anfangen von uns beiden? Wie war das? Ich muss anfangen, ja. Ich habe Platz 1. Ha. Vor allem, weil ich auch noch immer nicht sortiert habe. Ich würde jetzt einfach sagen, Platz 3, Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby. Da gibt es einen ganz tollen, cremefarbenen Anzug, den er da trägt. Den finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr exquisit, wenn man so sagen möchte. Du musst sehr viel Stil ausstrahlen, um Creme tragen zu können, ohne dass es komisch aussieht, glaube ich. Nein, ich glaube, man traut sich nur nicht. Ich trage auch immer mal wieder Creme. Ja, du hast ja auch Stil. Und aber ich weiß nicht, ob ich jetzt speziell für cremefarbene Anzüge geeignet bin von meinem Äußeren oder sowas. Ich glaube, man muss sich nur trauen. Es ist bei vielen Anzügen so, die vielleicht auch ein bisschen ausgeflippter sind, man muss sich nur trauen. Okay. Eine kleine Empfehlung an euch da draußen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dir Anzüge einkaufen war einmal. Und ja. Das war wirklich ein schöner Anzug, den wir für mich gefunden haben. Ich war sehr glücklich damit. Vor allem, das war so ein Moment, ne? Ja. Wo wir da saßen und ich dann gesagt habe, wer ist mit dem? Und du hast sehr skeptisch geguckt. Ja, die Farbe sah auch krass aus. Und dann muss man ihn einfach erstmal anziehen, muss sich erstmal trauen zu sagen, okay, bin ich das? Ist das mein Stil? Kann ich das verkaufen? Und man muss es halt mit Selbstbewusstsein tragen. Und du hast sehr gut ausgesehen in dem Anzug. Danke. Ja, wir sollen alle, was machen wir hier? Wir sollen uns streiten, wir sind viel zu harmonisch wieder. Mein Platz 3, Ocean's 11. Vor allem George Clooney und Brad Pitt, aber irgendwie alle Anzüge, die in diesem Film getragen werden. Nein. Die sind mir alle zu dünn. Das ist eine Zeit gewesen, in der ich Anzüge kaum ernst nehmen kann. 90er Las Vegas-Style, nein, geil. Nein, das Schreizen nach Hustler, was sie da tragen, ganz toll. Ja, genau, aber das finde ich furchtbar. Okay, mach weiter, die Bühne gehört dir. Du bist ja der Anzugexperte. Und ich glaube dir sogar, dass es furchtbar ist, obwohl sie mir gefallen. Das muss ich mir auf Platz 1 packen hier. Ich würde woanders... Nee, Moment. Sehen Sie Johannes Franke, wie er an seiner eigenen Liste scheitert. Steve McQueen hat einen für The Thomas Crown Affair gemacht. Ja, der ist geil. Der Anzug ist wirklich geil. Der ist so leicht kariert und wirklich ein guter Three-Piece-Anzug. Ganz toll. Mit Weste, mit Jackett drüber und Hose. Sehr, sehr gut. Ja. Müsst ihr wahrscheinlich einfach googeln, um euch den anzuschauen. Ich glaube, du beurteiltest... ich weiß, was der Unterschied ist zwischen unseren Listen. Du beurteilst mehr die Anzüge, ich beurteile mehr die Männer. Nein, das ist ein sehr, sehr wichtiges und gutes Thema. Der beschissenste Anzug an einem wirklich tollen Mann kann sehr gut aussehen. Andersrum genauso. Du kannst jemanden, der wirklich abgefuckt aussieht, in einem richtig guten Anzug, der zieht den Anzug einfach runter. Es tut mir wahnsinnig leid und es ist dann wirklich schmerzhaft anzusehen. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Filme es schaffen, Männer in Anzügen gut aussehen zu lassen, die vielleicht gar nicht die besten Anzüge sind, wie du auf Ocean's 11 kommst. Ich glaube, es ist bei dir einfach George Clooney, den du anschaust. Und Brad Pitt. Und Brad Pitt in Anzügen, die mediocre sind, die aber es vielleicht wirklich, wo die Männer es hochziehen. Niemand kann Anzüge so wunderbar leger tragen wie Jean-Paul Belmondo. Und am schönsten macht er das in Außer Atem aus dem Jahr 1960. Und du schüttelst wieder den Kopf. Ja. Das sieht so geil aus, wie er mit so einer Kippe im Mund, mit diesem runterhängenden, schluffigen Anzug und seinem krumpeligen Hut da über die Straßen geht. Das ist fantastisch. Ich schütte vor allem den Kopf, muss ich ehrlich zugeben, einfach nur wegen der Person und dem Film. Aber er trägt es tatsächlich sehr gut, muss man schon sagen. Du hast ja irgendwie recht. Natürlich habe ich recht. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe recht. Aber dieses legere Getragene aus den 60ern finde ich tatsächlich interessant. Auch mit der Kippe im Mund und so natürlich dieses Ding. Und vielleicht noch ein entsprechender Hut oder sowas dazu. Das finde ich schon cool. Ein kleiner Honorable Mention, bevor ich zu meinem Platz 1 komme. Der Joker in Dark Knight. Ah, ja. Ein lila Anzug würde ich normalerweise nicht unbedingt in der Form, so wie der ist. Auch mit, das ist ja eher ein Trenchcoat dann teilweise und die grüne Weste und so. Aber ich finde, dass sie das in diesem Film wirklich gut hingekriegt haben. Ja. Es gibt andere Verfilmungen, wo der Joker auftaucht, wo es eher nach Faschingsseide aussieht und irgendwie bäh. Aber in diesem Film haben sie dieses Kostüm tatsächlich sehr gut hingekriegt. Da mag ich es tatsächlich. Und Platz 1, ich weiß nicht, ob du da auch drauf gehst, James Bond. Ah, ja. Nee, du hast James Bond nicht in der Liste? Ich habe James Bond nicht in der Liste. James Bond ist doch derjenige, der Anzug trägt. Das kannst du doch nicht verpassen. Also, wir haben eine Liste von Men in Suits und du nimmst James Bond nicht mit rein. Ich dachte, wir battlen uns jetzt, welcher James Bond den besten Anzug getragen hat. Also, ich weiß, dass James Bond Anzüge trägt. Ich habe James Bond Filme gesehen. Aber ich muss nämlich sagen, dass fast, und das ist vielleicht auch gemein, aber fast keiner dieser Anzüge über die Jahrzehnte überzeugt mich. Aha. Mich überzeugt vor allem der in Goldfinger, der Glencheck Suit, Three-Piece Suit ist das auch, also richtig mit Weste und Hose und Jackett. Der sieht sehr, sehr gut aus. Der ist so ein grauer. Vor allem dieser Flanchens Cute. Erzähl mir mehr. Na, was hast du gegoogelt? Nee, schnell irgendwas. Ich versuche das wiederzugeben, was du gerade gesagt hast. Ich versuche die Silben wieder zusammenzufügen. Glencheck-Muster. Glencheck. Ja, sehr gut. Der ist auf jeden Fall sehr schick, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber, und du wirst wieder den Kopf schütteln, every fucking Quentin Tarantino Movie ever. Vor allem Reservoir Dogs, das wäre mein Platz 1. Boah, ja. Diese Typen, die einfach diese coolen Gangster, die die Straße runtergehen in ihren schwarzen Anzügen. Aber es ist wieder so ein bisschen Blues Brothers Style. Auf jeden Fall, aber es sieht geil aus. Ich stehe da drauf, auf dieses einen Anzug nicht einfach nur schick tragen, sondern irgendwie anders tragen. Dann hast du immer einen Typ mit Jogginghose dazwischen. Das ja, genau. Furchtbar. Reservoir Dogs, ganz, ganz stilvoll und Tarantino hat es einfach drauf, stilvolle Leute zu zeigen. Nee. Ich weiß. Also stilvoll ist es nicht. Also der Film ist gut und er hat seine Stärken absolut und für einen Erstling ist es auch beeindruckend, Tarantino, aber Stil würde ich in diesem Zusammenhang nicht nennen. Wir definieren Stil einfach unterschiedlich. Du hast einfach keine Ahnung. Und ich habe keinen Stil, aber ich kann sagen, was mir gefällt. Okay. Gut. Das war unsere Top 3. Wir gehen wieder zurück in unseren Film Blues Brothers. Das war unsere Top 3. Ja, noch einmal zu den Sonnenbrillen und zu den Anzügen und vor allem zu einem Fazit. Was wollen wir da überhaupt Faziten? Ich meine, wir haben die ganze Zeit den Film abgefeiert. Ja. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über jede Nummer, die da drin ist, die auch überflüssig da drin ist, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Es sind so viele überflüssige Szenen drin, die aber so viel Spaß machen und die so wichtig sind für den Film als Gesamterlebnis. Es ist einfach großartig. Ich glaube, es ist echt einer meiner Lieblingskomödien. Wow. Krass. Ich finde es wirklich toll und ich hatte so viel Spaß und so viel Party einfach. Der Film ist einfach ein Fest. Deswegen sagen ja auch versuchen so viele diesen Film für sich zu vereinnahmen. Ne? Du kannst als Katholik kannst du sagen, dieser Film ist ein Fest auf den Glauben. Ja. Als Musik-Nerd kannst du sagen, dieser Film ist ein Fest auf Rhythm and Blues. Mhm. Als Action-Fan kannst du sagen, dieser Film ist ein Fest der Autoverfolgungsjagden. Yeah. Es ist einfach ein Film, der Spaß macht. Mhm. Und es ist einfach ein Film, der wirklich eine lange Laufzeit hat, aber es ist einfach mal 2,5 Stunden Party. Ja, man merkt es überhaupt nicht. Du bist glücklich danach. Man merkt diese Lauflänge überhaupt nicht. Ist beeindruckend, sehr beeindruckend. Gut, wir haben ein paar Männern dabei zugeschaut, wie sie Spaß hatten. Wir hatten auch Spaß, diese Folge zu aufzunehmen. Und wir werden vielleicht auch nächstes Mal wieder Spaß haben. Das werden wir rausfinden, wenn wir nach dem Jingle erzählen, was es nächste Woche gibt. Du hast so naiv böse mitgelacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so böse gelacht habe. Weil wir uns Ende September befinden. Und ich hab's dir schon mal off record angekündigt. Ja. Wir haben jetzt 3 Jahre in Folge haben wir Weihnachten gefeiert. Immer in diesem Podcast. Das stimmt. Ich will mal Halloween feiern. Du willst Halloween feiern? Ich will im Oktober einen Halloween-Monat machen. Aber das bedeutet, dass wir Horrorfilme gucken. Deswegen habe ich so gelacht. Ich will dir natürlich Horrorfilme geben. Ja. Nächste Woche bist du dran. Ich will von dir auch Horrorfilme haben. Und du wirst zweimal dran sein. Das heißt, du musst dir zwei Sachen überlegen. Zwei Halloween-Filme. Oh nein. Ich will Thriller von Michael Jackson. Er ist kurz genug, dass da nicht viel bei rum. Ja, ist blöd. Okay. Mach dir mal Gedanken drüber. Wir machen eine ganz kurze Pause. Okay. Und ab nächste Woche wird's spooktacular. Wir machen einen Halloween-Monat. Es gibt die nächsten 4-5 Wochen gibt's einfach nur noch Horror und Halloween und Deal with it. Flo, hast du wirklich gesagt spooktacular? Ja, hab ich. Oh Gott. Na gut, okay, dann gebt uns kurz einen Moment Zeit und dann erzähle ich euch, was ich mir ausgedacht habe. Bis dahin. Colin Firth im Anzug. In The Kingsman. Der Hammer. Der absolute Hammer. Ich musste jetzt nochmal zu unserer Top 3 zurückgehen. Ich habe Colin Firth völlig vergessen zu erwähnen. Der sieht einfach großartig aus im Anzug. Wo wir das hatten, ne, dass Schauspieler den Anzug besser machen. Obwohl der Anzug oft auch gut genug aussieht. Aber Colin Firth macht einfach jeden Anzug großartig. Ich habe The Kingsman nicht gesehen. Das ist so ein Film, der allein schon durch Titel und Promotion für mich überhaupt bei mir überhaupt kein Interesse geweckt hat. Auch wurscht, aber Colin Firth macht das einfach. Auch in Pride and Prejudice, glaube ich, ist er ja auch. Und das ist halt, das ist natürlich kein klassischer Anzug jetzt, wie weil da einfach die Zeit zu früh ist für so einen klassischen Anzug, wie wir den im Kopf haben. Aber da sieht er auch halt großartig aus, ne? Es ist so. Naja, egal. Bevor ich jetzt anfange zu sabbern wegen Colin Firth, lass uns mal erzählen, was wir nächste Woche machen. Ja, was hast du denn für mich? Du hast gesagt, es muss Horror sein. Es muss was Gruseliges. Sein. Ich will einen gruseligen Monat, bei dem wir alles das feiern, was an Halloween so toll ist, und das ist vor allem Menschen Angst machen. Seit wann ist Menschen Angst machen toll? Na gut, okay. Dann lass uns doch einfach nochmal The Lodger gucken. Den fand ich großartig. Moment, nein. Du windest dich da nicht raus. Ich will von dir einen gruseligen Horrorfilm. Aber okay. Aber wenn ich The Lodger nicht nochmal nehmen darf, weil den haben wir ja schon gehabt, und hört euch die Episode an, es ist toll. Dann bleiben wir einfach bei Hitchcock. Hitchcock, ja. Ja? Meister des Suspense. Okay. Was haben wir denn? Weil Hitchcock kann man auch gucken, ohne dass diese ganzen furchtbaren, sehr brutalen Filme der 2000er und danach irgendwie reinkommen. Oder schon der 80er teilweise. Egal. Wir nehmen einfach von Hitchcock Die Vögel. Das ist so wirklich der klassische Horrorfilm von Hitchcock. Yes, sehr Lass uns schön. Den einfach anschauen und Super. Dann mal auseinandernehmen, warum der gruselig und warum er vielleicht heute teilweise nicht mehr so gruselig ist. Gucken wir uns einfach mal an. Oh, ich freue mich drauf. Also Hitchcocks Die Vögel liebe ich und ich freue mich auf die Episode. Sehr schön. Guter erster Vorschlag und okay. Danach werde ich dich ein bisschen quälen. Nein! Oh, okay. Freut euch auf einen gruseligen Halloween-Monat. Johannes, du musst jetzt als Outro noch einmal diese typische Bach-Melodie spielen, ne? Die Bach auf Orgel. Es gibt dieses eine, dieses eine Horror-Theme. Okay. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist das Horror-Theme schlechthin. Das muss uns auch begleiten. Dann lach du uns Monat. Doch nochmal raus. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha